Ja, guten Abend. Ja, schön, dass so viele gekommen sind. Ich möchte euch herzlich begrüßen und auch Lars und Carmen von der Gruppe Le Madeleine. Ja, das Thema Definitionsmacht ist ja doch sehr umstritten und auch uns alle begleitet das schon quasi Jahrzehnte mittlerweile, kann man nicht sagen. Es ist ja immer nicht so einfach, darüber überhaupt eine Diskussion zu führen. Oft wird die ja auch abgeblockt, das haben wir alle schon erlebt. Und öffentlich gibt es ja so doch sehr selten überhaupt darüber Diskussionen. Deswegen freue ich mich, dass es heute Abend möglich ist. Und ja, wünsche einen schönen Abend. Die Gruppe Le Madeleine, will ich noch sagen, beschäftigt sich nicht nur mit dem Thema. Das kommt manchmal so rüber, weil es, glaube ich, ihre bekanntesten Texte sind, die sie dazu geschrieben haben. Aber sie haben sich auch vor allen Dingen in letzter Zeit sehr viel mit dem Tod auseinandergesetzt und dazu Seminare gehalten. Auch zu anderen feministischen Themen und zum Geschlechterverhältnis und bürgerliche Sexualmoral haben sie sich vielfältigerweise beschäftigt. Und ja, deswegen bin ich auch mal gespannt, was wir mit der Anzug zu hören. Ja, schönen guten Abend auch von meiner, von unserer Seite. Danken uns ganz herzlich beim Leidak für die Einladung, haben trotzdem länger überlegt, ob wir sie eigentlich annehmen wollen. Was zum einen eben den Grund hat, wie von Andrea eben schon gesagt, dass wir eigentlich keine Lust haben, als so One-Issue-Group zu gelten, die immer irgendwie die schnelle Einsatztruppe zum Thema Definitionsmacht gibt. Es ist ja irgendwann auch nicht mehr so besonders anregend, weil das so einen leichten täglich grüßt das Murmeltier-Effekt hat. Und wir hatten eigentlich auch schon in der ZAK ausgerechnet, der Zeitschrift antirassistischer Gruppen, einen Artikel geschrieben, warum die Beschäftigung mit der Definitionsmacht sinnlos geworden ist, was auch damit zu tun hat, mit dem, was wir jetzt trotzdem gleich noch darstellen werden, nämlich bestimmten Veränderungen, die wir denken, wahrnehmen zu können, wie in der Szene damit umgegangen wird, während Definitionsmachtkonzept ja mal irgendwie für großes Halali und Täterjagd und Täterschützerjagd benutzt wird, ist es heute eigentlich vor allen Dingen wirklich ein Ritual, auf das sich jeder beruft, was eigentlich auch nicht mehr so richtig viel Konsequenzen hat, außer dass alle Leute betonen, dass sie solidarisch mit dem Konzept seien, was insofern sehr viel weniger Schaden hervorruft und man eigentlich auch andererseits kaum noch seinen Punkte hat zum Einhaken, wo man denken könnte, man kann die Leute noch mit Ansprüchen konfrontieren, die sie vor sich hertragen, weil es die ganz offensiv, wie darzustellen wäre, nicht mehr gibt oder kaum noch gibt oder eigentlich ziemlich dabei sind, selbst in ihren Schwund- und Verkehrsformen zu verschwinden. Andererseits, und deswegen haben wir doch gesagt, es macht Sinn, hier zu dem Thema nochmal zu reden, andererseits ist gerade in dieser Form des reibungslosen Vollzugs, wo man Hausverbote erteilt, ansonsten aber freundlich miteinander redet, wo man auch zuhört, statt Trillerpfeifen zu benutzen, um dann aber zu sagen, ihr seid ja gar nicht solidarisch mit dem Konzept, mit etwas traurigem Blick, dass diese ganze Atmosphäre eigentlich die Klebrigkeit nochmal so auf die Spitze treibt und das heißt, dass in dieser Klebrigkeit eigentlich jede Auseinandersetzung mit sexueller Gewalt, Geschlechterverhältnis, Vergewaltigung verschwindet und dass gerade sozusagen in dieser Affektarmut, die sich da darbietet, tatsächlich jede Wut auch auf Täter, tatsächliche Täter verschwindet, jede Empathie mit Opfern und dass dieser Zustand, wie man ihn jetzt erleben kann, eigentlich einer ist, der gerade dazu herausfordert, tatsächlich bestimmte Basisbanalitäten des Feminismus nochmal wieder stark zu machen. Das ist also das Motto, gut, dass wir nicht drüber geredet haben, was sozusagen sinnbildlich für Definitionsmacht steht, wirklich dafür sorgt, dass, weil alle Ja zur Definitionsmacht sagen, eigentlich keiner mehr Nein zur Gewalt sagen muss. Genau, deswegen machen wir diese Veranstaltung doch nochmal und gucken, wie es so wird. Ich werde jetzt noch ein paar Thesen vortragen, uns darauf geeinigt. Ich macht die Thesen und dann antworten wir beide in der Diskussion. Die Schwierigkeit, sich mit dem Thema Definitionsmacht auseinanderzusetzen, ist, war, dass alle der Meinung sind oder in allen möglichen Diskussionen immer wieder eingefordert wird, sich positiv auf die Definitionsmacht zu beziehen, dass man, wie gesagt, solidarisch mit diesem Konzept sein muss, dass es aber kaum möglich ist, tatsächlich auch nur eine konsistente Definition dessen zu erlangen, was eigentlich Definitionsmacht sein soll. Ja, dass man auf Veranstaltungen ja sogar Antworten bekommt wie, das ist mir doch egal, was andere Leute schreiben, ich definiere mir meine Definitionsmacht selbst. Weswegen dann auch jeder auf die Kritik, auf eine Kritik an dem, was so in den einschlägigen Publikationen drinsteht, immer antworten kann mit, ja, aber so sehe ich das ja gar nicht und nein, das ist ja ein Missbrauch. Meine Definitionsmacht sieht ganz anders aus. Wenn wir trotzdem etwas einmal zugrunde legen wollen, was denn überhaupt Definitionsmacht aussagt, dann denken wir, der Kern immer noch das, dass gesagt wird, was eine Vergewaltigung ist, soll subjektiv die Frau, / das Opfer bestimmen und auch welche Konsequenzen daraus folgen. Man mag, das steht ja auch in der Veranstaltungsankündigung, sozusagen die Ursprünge dieses Konzeptes ja durchaus nachvollziehen als Wunsch, einen anderen Umgang zu finden als der, der vor bürgerlichen Gerichten durchexerziert wird, wo Frauen peinliche Verhöre unterzogen wurden, wo nach Rocklänge gefragt wird und wo schmierige Verteidiger schmierige Fragen stellen über das Sexualverhalten der Frau und ob sie es nicht doch herausgefordert hat. Und ein Moment davon erstmal zu sagen, ja okay, es gibt so im Zweifelsfall für die Schilderung der Frau, macht natürlich vollkommen Sinn. Das Problem ist nur eben, und da setzt ja unsere Kritik ursprünglich immer ein, die Verabsolutierung dieses Prinzips, nach subjektivem Gusto entscheiden zu können, was eine Vergewaltigung eigentlich ist, sich eine Form des Rekurses auf Subjektivität ausübt, die, sagen wir, jede Begrifflichkeit, jedes begriffliche Denken eigentlich schon immer als Einengung begreift, als Form, Vorschreiben, als etwas, was Menschen einengt, statt wie üblicherweise ja Sprache zu verstehen wäre, als eine Erweiterung, als eine Möglichkeit, gerade nicht auf sich alleine zurückgeworfen zu sein, sondern gerade dadurch, dass ich mich äußern kann und weiß, dass es nicht nur meine eigenen subjektiven Worte sind, meine eigenen subjektiven Definitionen, sondern die Tatsache, dass diese geteilt werden, verstanden werden können, dass also Leute darunter das Gleiche verstehen wie ich, auch etwas ist, was einen entlastet, was einem die Vorstellung überhaupt gibt, aus mir heraustreten zu können und gerade dadurch tatsächlich überhaupt Subjektivität zu ermöglichen, also eine erfüllte Form von Subjektivität, die darin besteht, dass ich als Subjekt von anderen Subjekten nicht mit großen fragenden Augen angeguckt werde, sondern verstanden werden können. Das genau fällt weg durch eine Form von, ja, man könnte fast schon sagen, eine Form von Mythisierung, eine Form von Rekurs auf Intuition, die einerseits so in den einschlägigen Texten, ich zitiere jetzt einfach aus dem sehr verbreiteten Text When My Angel Starts to Cry, der vom Antisexismusbündnis Berlin verbreitet wurde, wo es einerseits heißt, jede Frau weiß sehr genau, was eine Vergewaltigung ist, und wo aber völlig unklar ist, woher sie das denn weiß, weil es gleichzeitig heißt, Vergewaltigungen sind nicht objektiv beweisbar. Sie sind ebenso wenig darstellbar oder gar nachvollziehbar zu machen. Sie scheinen also alles Menschendenkmögliche irgendwie weit zu überstreiten und wirklich nur noch in einem intuitiven Rahmen qua Geschlecht sagen, erspürbar zu werden, was als Kritik an patriarchalen Frauenbildern natürlich nicht wirklich wahnsinnig weit führt. Und dieses Dogma, weil ganz häufig in Gerichtsprozessen, vor allen Dingen irgendwie in früheren Jahrzehnten, Vergewaltigungsklagen abgebügelt wurden aus Mangel an Beweisen, aus nicht erwiesener Schuld des Täters, was auch immer, daraus zu machen, Vergewaltigungen sind nicht objektiv beweisbar, definierbar, wie auch immer das heißt, was auf all diesen Blogs dann immer steht, ist natürlich eine so irre Vorstellung, als würde man davon ausgehen, bloß weil NS-Täter vor deutschen Gerichten nicht verurteilt worden sind, dass deswegen auch Delikte wie Völkermord gar nicht mehr definierbar oder kommunizierbar wären. Und das ist aber genau das, worauf dieses Konzept am Ende herausläuft, eben die totale Ermächtigung des Gefühls, vergewaltigt zu werden, ohne jemandem dabei tatsächlich so etwas wie eine begriffliche Stütze an die Hand geben zu können, auch eben tatsächlich ein Verweis auf, du bist nicht allein, ich kann deine Erfahrung teilen, und die damit eben Betroffene von, die also etwas erlebt haben, etwas Schmerzliches, wovon sie sich natürlich wünschen würden, es in Worte, in Sprache fassen zu können, darauf zurückzustoßen, zu sagen, nenn es Vergewaltigung und dann geht das Verfahren seinen Gang. Oder anders ausgedrückt, wenn du es Vergewaltigung nennst, wird es schon so gewesen sein. Dieses Misstrauen gegen Sprache, die Vorstellung, Sprache ist nicht etwas, was meine Subjektivität überhaupt erst möglich macht. Das heißt, die Tatsache, ein Schlüssel zu sein, um überhaupt meine Affekte mir selbst zu erschließen, sie anderen mitteilen zu können, sondern im Gegenteil, eigentlich eine einengende Instanz, eine, die mich einschränkt, wird sozusagen ja noch weiter ausgeführt, konsequent zu Ende gedacht, indem eigentlich jedes Reden über das Thema schon selber wiederum unter nicht gerade Vergewaltigungs-, aber eben doch Triggerverdacht steht. Und das ist ja, glaube ich, eine neue Entwicklung der letzten 15 Jahre. Trigger. Trigger heißt nämlich, und das steht dann vor all diesen Texten immer, Vorsicht, Triggerwarnung, wenn eben überhaupt mal was selten genug wird, tatsächlich darüber geredet wird, was es noch an Erfahrungen mit sexueller Gewalt gibt, dann wird immer viel davor gewarnt, wer sich davon triggern lassen könnte, bitte nicht lesen, dem liegt so ein Konzept zugrunde, das sich vorstellt, dass Flashbacks, also eine schwere dissoziative psychische Störung, eigentlich die total übliche Reaktionsform auf jede Form von sexueller Gewalt sind. Und wenn man irgendwo etwas liest, wo sexuelle Gewalt beschrieben wird, dass man dann eigentlich wieder genau darin zurückgeschleudert wird und sich wieder vergewaltigt, überwältigt, ohnmächtig fühlt. Was deswegen auch zum Beispiel zu diesen Trends führt, dass man ständig alle Wörter mit Pünktchen schreibt. Also nicht nur hässliche Beleidigungen oder sowas wie Kant im Englischen, sondern eben auch ein Wort wie Rape im Englischen inzwischen mit Sternchen geschrieben wird, damit das Wort nicht mehr ausgeschrieben ist und sozusagen nicht mehr selber triggernd, vergewaltigend, retraumatisierend oder wie es auch immer genannt wird, wirkt. Das heißt, Sprache selber erscheint eigentlich schon als etwas, was sich mir entgegenstellt, was meine Autonomie nicht etwa ermöglicht, was meine Macht über die Dinge, über das, was mir widerfahren ist, stärkt, indem ich es versprachlichen kann, meine Erfahrung mitteilbar machen kann, sondern im Gegenteil einschränkt, zurückdrängt, traumatisiert und oft, wo ich am weiten Bogen am besten drum machen sollte. Das Ergebnis ist eben, und ich denke auch, das kennen eigentlich alle, wenn sie ehrlich sind, aus Erfahrung mit Definitionsmacht, die Großermächtigung zur Willkür. Und zwar nicht mehr so, wie es das mal, also meistens nicht mehr so, wie es das, sagen wir mal, in den 90ern bis frühen Nuller noch gab, wo eben Leute, weil sie ja auf Seiten der Opfer standen, sich ermächtigt gefühlt haben, Tränengas in Kneipen zu werfen, wo Leute sitzen, die mit einem Vergewaltiger oder einem sogenannten Vergewaltiger Bier trinken und die deswegen alle bestraft werden müssen, oder wo Frauen an den Haaren von einer Party herausgezogen werden, weil sie mit einem sogenannten Vergewaltiger gesprochen hat oder nicht die Freundschaft aufgekündigt, oder diese Arten von ja, Täterjagd, die sich im Einzelnen nicht so sehr davon unterscheiden, wozu auch die Bild-Zeitung aufruft, sondern eher so eine Art verallgemeinerte Willkür, wo eigentlich jeder unter Generalverdacht steht, jeder und auch jede, weil jeder und jede sozusagen immer schon verstrickt sind. Und zwar letztendlich deswegen, weil die Sexualmoral, die dieser Definitionsmacht ausgesprochen oder unausgesprochen zugrunde liegt, es wird zwar mal gesagt, okay, nein, wir wollen natürlich gar keine Sexualmoral aufstellen, wir haben hier nur so einen Vorschlag, aber die Vorschläge heißen dann ja eben so das Zustimmungskonzept oder Ja heißt Ja, also wo im Einzelnen aufgeführt wird, wie Sexualität eben korrekt ablaufen könnte, nämlich vor jedem neuen Körperkontakt wird gefragt und bei jedem neuen Körperteil wird gefragt und andererseits eben Nein heißt Nein, auch sehr beliebte Plakate, die eine ganze Zeit lang eigentlich in jedem autonomen Zentrum hingen, wo groß Nein heißt Nein steht und dann so ein paar Zeilen darunter, was eigentlich alles Nein ist, also wo Schweigen heißt Nein oder später heißt Nein. Und daneben, wer ein Nein ignoriert oder missachtet, ist ein Vergewaltiger. Und wer tatsächlich mal ganz ehrlich mit sich ist, wird natürlich wissen, dass man diesen sexualmoralischen Konzepten tatsächlich niemals ganz und gar Folge leisten kann, dass es komplett unmöglich ist. Wenn wir das Zustimmungskonzept nehmen, allein deswegen schon nicht, weil wirklich, okay, wann beginnt ein neues Körperteil und ist nicht das Fragen nach, darf ich das und das berühren, ist das nicht schon zudringlich, müsste man nicht erst fragen, ob man fragen darf. Es ist ja nicht so, dass Sexualität einfach nur aus Körper besteht, sondern ganz im Wesentlichen natürlich auch aus der sozusagen verbalen und nonverbalen Kommunikation, die dem vorgeht, wo ja auch schon Grenzen überschritten werden, damit man sich überhaupt so nahe kommen kann, dass man sich berühren mag. Und andererseits, wer ein Nein missachtet, ist ein Vergewaltiger. Das klingt auch erstmal plausibel, aber was heißt genau ein Nein missachten? Was heißt jetzt nicht? Heißt das, dass jemand, der mir sagt, jetzt nicht, dass ich dich nie wieder anflirten darf? Heißt das, ich muss 30 Minuten warten, 14 Tage? All dieses, ist Schweigen wirklich immer Nein? Kann das nicht auch irgendwie durchaus im Bett relativ üblich sein? Kann man nicht auch Dinge anders signalisieren? Es ist völlig klar, dass sich daran tatsächlich als positives Konzept verstanden niemand tatsächlich 100% halten kann und deswegen eben immer schon selber auch unter dem Druck steht, sich zu den ganzen Ängsten, die in der bürgerlichen Gesellschaft der Sexualität aufgeladen werden, immer noch mal dazu kommt, nicht nur irgendwie auf dem Beziehungsmarkt erfolgreich zu sein, sondern auch noch total korrekt erfolgreich zu sein. Diese Art, ja, eigentlich alles ganz richtig machen wollen, diese Art, wirklich alles auszuschließen, was zweideutig sein könnte, schließt eben in der logischen Konsequenz Sexualität selber aus, weil Sexualität immer einen Moment des Zweideutigen hat. Und das ist als gesellschaftlicher Trend, denke ich, nicht nur auf die Linken beschränkt, aber die Linken üben es eben auf ihre ganz eigene Art und Weise aus. Aber die Art eben, dieses Misstrauen gegenüber Sexualität, wo am Ende gerade weil es keine andere Sprache mehr gibt, wirklich nur noch die Sprache des Misstrauens, die Sprache des Minenfeldes gibt, die Sprache dessen, was man lieber eigentlich bleiben lassen sollte, um ganz auf der sicheren Seite zu sein. Das ist natürlich tatsächlich etwas, was man sagen, das, was man in den sexualwissenschaftlichen Veröffentlichungen auch findet, was eben insgesamt ein Trend der bürgerlichen Gesellschaft ist, diese Vorstellung, dass Sex echt eine ziemlich heikle Sache ist. Vor allem aber geht es, und das ist hier entscheidend, geht es vielleicht gar nicht mehr so sehr um die Angst vor der Lust, sondern die Angst vor den verstörenden Erfahrungen, die Opfer sexueller Gewalt, die Opfer eigentlich auch die Opfer von kaputten Beziehungen, von eskalierenden Beziehungsstreiten, Opfer von misslungener Liebe haben können und die stillgestellt und neutralisiert werden in einem Konzept, das wie gesagt ja nicht möchte, das nicht möchte, dass das, was Menschen angetan wird, laut und deutlich herausgeschrien wird, dass gesagt wird, hier, das und das und das ist mir widerfahren und das, damit bin ich nicht alleine, sondern ganz im Gegenteil, was völlig darauf ausgelegt ist, dass die, die als Opfer figuriert, möglichst wenig sagen soll, möglichst eingehegt wird mit allem, was sie an Verstörendem verkörpern mag, durch einen Ring von Unterstützergruppen, Täterumgangsgruppen, Awareness Groups und so weiter, die sich eben wie ein Ring da drum legen, wie ein Symptom, wie um eben dieses Opfer als Symptom von etwas, was man lieber gar nicht so genau wissen möchte und wo man eben durch das Verfahren aber auch davon befreit ist, genauer wissen zu müssen, sondern ganz im Gegenteil, sich gut fühlen darf, wenn man nicht nachfragt, was denn das Schreckliche war. Wie weit das geht, wie weit sozusagen diese Neutralisierung, diese Einhegung, diese sich nicht mehr irritieren lassen wollen, sich nicht mehr verstören lassen wollen, wie weit das geht, zeigen eigentlich vielleicht zwei Beispiele zweier ziemlich neuer Texte, die vielleicht auch ein Stück weit erklären, warum diese ja doch sehr affektstarken Täterjagden überhaupt nicht mehr notwendig sind. Aus beiden möchte ich einmal kurz Zitate vorlesen. Das eine ist ein offener Brief, der vor unserer letzten Veranstaltung in Hannover verteilt und verlesen wurde, von einer Frau, die als eine mit Abitur versehene, aber nicht studierte Frau spricht und sagt, dass sie bisher nicht Opfer von sexualisierter Gewalt wurde. Und dann schreibt, als sie von dem Konzept der Definitionsmacht zum ersten Mal gehört hat, fand sie es wundervoll, total schön. Und später nochmal, ja, wundervoll, erleichternd, entspannend. Das heißt, es ist inzwischen tatsächlich möglich, über den Umgang mit Vergewaltigungen in den Worten wundervoll, erleichternd, entspannend, total schön zu reden. Das andere ist ein Flyer von einem sogenannten von einem Awareness Desk, was auf einer linken Großveranstaltung verteilt wurde. Der Text heißt "Übernimm Verantwortung für dein Handeln" und da stehen so goldene Weisheiten wie: Als Täter benannt zu werden, ist ein Geschenk. Fühle dich geehrt, dass du die Möglichkeit hast, dein Verhalten zu ändern. Und als Tipps, wie man so sein Verhalten ändern kann, heißt es, Also so Umgangsform, wenn du als Täter benannt wurdest, was du dann tun kannst, um auch zu zeigen, dass du in dich gehst. Wenn die andere Person keinen Körperkontakt möchte, finde heraus, wie du das sicherstellen kannst. ZB, trink nicht noch ein Bier mehr, schlafe mit deinen Klamotten an. Sprich diese Entscheidung laut aus, bevor du auch ins Bett gehst. Sprich darüber, welche Körperteile euch antören und vermeide sie zu berühren. Die Vorstellung tatsächlich, also ich bin gerade benannt worden als Täter eines sexuellen Übergriffs und ich frage dann diese Frau, sag mal, ich gehe jetzt auch mit Klamotten neben dir ins Bett und sag mal, welche Körperteile tören dich jetzt an, dann berühre ich die auch nicht. Das ist eine dermaßen ekelerregende Form, eine wirklich ekelerregende Form von Verharmlosung von dem, was tatsächlich Opfer sexueller Gewalt erleiden, dass einem da schon ziemlich die Sprache wegbleibt. Und das ist aber genau das, worauf dieses Wohlfühlkonzept der Definitionsmacht streng logisch hinausläuft. Und das sind keine Einzelfälle, man findet das genauso in dem Buch Antisexismus Reloaded, dem Szene-Bestseller zu dem Thema, wo eben auch geraten wird, ja, wie geht man denn so, was macht man denn mit so einem Opfer sexueller Gewalt? Einerseits ist da ständig die Rede von Triggern und Retraumatisierung, also von schweren, wie ich möchte es nochmal betonen, schweren dissoziativen psychischen Störungen, die dringend wirklich fachlich therapeutisch behandelt werden müssen. Und dann wird empfohlen, trink mit der Person doch mal eine schöne heiße Tasse Schokolade. Und man sollte ansonsten den Täter vielleicht auch nicht öffentlich benennen, weil dann erfahren die Bullen was über Szenestrukturen. Worum es mit anderen Worten geht im Konzept der Definitionsmacht, das macht die Auseinandersetzung ebenso sinnlos, ist gar nicht mehr vom Anspruch her, dass etwas versucht werden soll, zugunsten von den ja immer noch zuhauf vorkommenden Opfern sexueller Gewalt zu führen, dass die gestärkt werden sollen. Dass etwas getan werden soll gegen die ganzen widerlichen Typen, die übergriffig werden, die vergewaltigen, sondern es geht schlicht und ergreifend um den Genuss der eigenen Identität, darum, sich wohlzufühlen als Mensch, der moralisch auf der richtigen Seite steht, gerade deswegen, weil er ja gar nicht wissen will, was wirklich passiert, was wirklich an Gewalt geschieht, sondern im Gegenteil sich denken darf, oh, ich möchte auch mal als Täter benannt werden, das ist so ein schönes Geschenk. Dann stehe ich wenigstens mal im Mittelpunkt. Und zu diesem Genuss der eigenen Identität gehört eben auch der inzwischen uns eigentlich ständig begegnende Standardeinwand, wenn man über dieses Thema redet, wo Leute gar nicht mehr irgendwie wütend aufspringen und Täterschützer, Mackerschwein oder sowas rufen, sondern einfach so ein bisschen traurig sagen, du bist ja gar nicht solidarisch mit dem Konzept. Das heißt, gar nicht mehr der Vorwurf, und dieses Wort fällt wirklich ständig, gar nicht mehr, du bist nicht solidarisch mit Menschen, sondern du bist solidarisch mit einem Konzept. Was für eine komplett irrwitzige Vorstellung. Warum ist das so? So richtig wissen wir da auch nicht, warum. Es gibt vielleicht zwei Gründe. Die eine Sache ist, es ist mir zumindest nochmal aufgefallen, weil ich ja vor einem Jahr hier schon mal war, um einen Vortrag über Judith Butler zu halten. Und die Ähnlichkeit darin, in der Beschäftigung mit Judith Butlers poststrukturalistischer Puppenstuben-Idylle und dem, was Definitionsmacht macht, liegt sehr offen auf der Hand, nämlich eine Form, nicht über Gewalt zu reden, nicht tatsächlich Gewalt völlig zu vernebeln, zu verunklaren, in dem einen Fall eben diesem Definitionsmachtkonzert, mit dem anderen mit dem ganzen Diskurs, bla bla, und sich dabei aber auch noch moralisch auf der sicheren Seite zu wehen. Sich noch besonders kritisch und gut zu fühlen. Diese Ähnlichkeit wiederum, also mit bestem Gewissen die Möglichkeit zu haben, nicht mit dem Schlimmsten konfrontiert werden zu müssen, was sich Menschen so antun können, könnte möglicherweise auch eben damit zusammenhängen, mit dem ständigen Zwang, der sozusagen in diesem postbürgerlichen Kapitalismus herrscht, sich eigentlich ständig sagen, seines Begehrens, seiner Körperlichkeit, seiner sexuellen Identität versichern zu müssen, bei ständiger Angst auf diese Körperlichkeit zurückgeworfen zu werden, weil sie einerseits natürlich eben Identitätsquelle ist, Ausweis des eigenen Fitseins, des eigenen Mitmachenkönnens, des eigenen den Ansprüchen der Gesellschaft gewachsen sein, bei gleichzeitiger Furcht, wenn man wirklich auf den eigenen Körper zurückgeworfen ist, ist es immer dann, wenn mit dem was nicht stimmt, wenn der echt Schmerzen hat, wenn man also unfit ist, wenn man nicht mehr dazu gehört, wenn man zum alten Eisen gehört oder sich den Belastungen nicht gewachsen gezeigt hat. Das heißt, diese Form, eigentlich ständig über etwas zu reden, was man durch dieses ständige Bereden gleichzeitig am effektivsten vermeiden kann, spiegelt ziemlich genau das Verhältnis, denke ich, und darüber kann man vielleicht noch diskutieren, überhaupt der fitten, alerten Bürger zu ihrem Körper wider. Das andere ist eine, und dann ein speziell linker Grund, den man einfach sich einrichten in der Ohnmacht nennen kann. Weil die Leute wirklich eh nicht mehr glauben, dass sie etwas ausrichten können, dass sie also tatsächlich zum Beispiel, was weiß ich, etwas tun könnten gegen das Barbarische, was Frauen von Männern angetan wird, zum Beispiel gegen Steinigung, Genitalverstümmelung, gegen die häusliche Gewalt, gegen die Institutionen von Internaten und sowas, wo Kinder misshandelt werden konnten und wer weiß, bis heute misshandelt werden, man weiß es ja nicht genau. All das möchte ja gar nicht mehr irgendjemand auch nur versuchen zu gucken, ob man dagegen was tun könnte. Da hat man eh schon längst aufgegeben. Was man tun kann, ist wirklich eben nur noch gucken, wer in den eigenen Reihen, in diesem großen Kleingartenverein namens Die Linke, sich an die Regeln hält und wer nicht. Und in Kleingartenvereinen ist es eben, wer regelmäßig seinen Rasen mäht. Und im Kleingartenverein Linke ist es, wer die entsprechenden Vokabulare beherrscht und also tatsächlich A, solidarisch ist mit dem Konzept Definitionsmacht und B, möglichst oft das Wort sexistische Kackscheiße verwendet. Das ist durchaus erfolgreich und hat ja auch deswegen dazu geführt, dass die Definitionsmacht nicht mehr einfach nur auf den Bereich Feminismus, Sexismus beschränkt ist, sondern in Form von Critical Whiteness sich ja jetzt auch den Bereich des Antirassismus ausgeweitet hat, wo Leute, und das ist eben das Schöne, während es noch relativ schwer ist, sich als Frau zu positionieren, wenn man Mann ist, kann man sich als Weißer ziemlich gut inzwischen schon als People of Color im deutschen Kontext positionieren, wie es dann in den entsprechenden Texten heißt, und ist dann einfach qua Selbstpositionierung schon auf Seiten der Opfer und darf dann einfach Definitionsmacht anwenden. Die Definitionsmacht, die dann angewendet wird, und bringt genau das, was wir in unseren Texten beschreiben, was ich eben nochmal versucht habe zu rekapitulieren, nämlich das Verhindern, dass über Gewalt geredet wird, vollkommen auf den Punkt. Die beiden Sachen, die mir jetzt spontan einfallen, sind einmal die Verhinderung einer Ausstellung über Rassismus im Fußball und der Berufung auf Definitionsrecht als Betroffene von rassistischer Gewalt, eben als sich selbst positionieren als Person of Color im deutschen Kontext, wo dann gesagt wurde, ja, auf diesen Tafeln werden rassistische Gewaltverhältnisse verdoppelt, weil da nämlich rassistische Sprüche, die in Fußballstadien gefallen sind, dokumentiert wurden. Man darf also tatsächlich gar nicht mehr dokumentieren, was es an Alltagsrassismen gibt, weil schon das traumatisierend ist und deshalb, wie gesagt, gut, dass wir nicht darüber geredet haben. Die andere, und das ist, glaube ich, sozusagen der Höhepunkt an Schmierigkeit, das andere Beispiel betrifft die schöne Stadt Jena, wo vor einigen Jahren bereits ein Vortrag der Migrantin aus dem Iran und Aktivistin gegen das Mullah-Regime, Fatih Nadidze, die stattfand, wo in der Stadt Jena dann ein großer Aufruhr war und das war alles islamophob und ganz schlimm und böse und das Referat für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit muss einschreiten und so geht es nicht. Und eine deutsche Islamkonvertitin fühlte sich diskriminiert, was dann dieses Jahr dazu geführt hat, als es wieder einen Vortrag von Fatih Nagibzadeh geben sollte, von einer Flüchtlingsinitiative in Jena, dass dort die dortigen Linksstulle-Gruppen halt gegen mobil gemacht haben und dabei unter anderem geschrieben haben, dass es ja unverantwortlich sei, ausgerechnet von einer Flüchtlingsinitiative, die sich doch gegen Traumatisierung engagiert, diese offensichtlich traumatisierte Frau hier nochmal ihre Traumata durchleben zu lassen. Und wenn es eine politisch korrektere Art gibt, einer Migrantin, die einem gerade nicht passt, weil sie halt mal ein paar Sachen sagt über das islamistische Regime im Iran, mundtot zu machen, also wenn es irgendeine bessere Begründung gibt, mir fällt keiner ein. Ja, was folgt daraus? Ich glaube, wir haben das auch diskutiert. Wir waren ja durchaus ein bisschen überrascht, dass ausgerechnet die Zeitschrift antirassistischer Gruppen uns um einen Beitrag gebeten hat. Und es scheint tatsächlich so, vielleicht, dass diese Art sich überschlagen der Definitionsmacht im Critical Whiteness-Diskurs wirklich dazu geführt hat, dass ein paar Leute so gedacht haben, nee, so geht es irgendwie dann doch nicht weiter. Man weiß es nicht. Was aber klar ist, es gäbe ja genug zu tun. Es gäbe genug zu tun jenseits dieser Art, wie in der Szene damit umgegangen wird, wo psychologische Betreuung, Freundespflicht und Freundinpflicht und politischer Aktivismus sagen, unterschiedslos in eins fallen sollen und dadurch irgendwie keins wirklich stattfindet. Es gäbe zu tun, dass tatsächlich Hobbypsychologie einfach ersatzlos gestrichen wird und nur noch Leute über Traumata und ähnliches reden, die davon wirklich was verstehen. Es gäbe zu tun, dass Freunde und Freundinnen von Menschen, die Schlimmes erlitten haben, tatsächlich zuhören und zwar ohne aufzufordern, bring doch einfach mal das, was du erlebt hast, auf den Begriff Vergewaltigung, dann gilt es. Und es gäbe für politische Aktive natürlich immer noch genug zu tun, nämlich das, was Revolutionärinnen, Revolutionäre, Kommunistinnen, Kommunistinnen, wie auch immer man das nennen möchte, eigentlich immer schon getan haben, nämlich die Erfahrung der Opfer von Gewalt, die Erfahrung der Unterdrückten zu dokumentieren und zu benennen und bekannt zu machen. Ob es nun eben um Arbeiterinnen und Arbeiter, um Schwule und Lesben, um Schwarze, um wie auch immer man es nennt, oder eben auch um Frauen geht. Aber genau das wird eben verhindert. Und solange eine Szene eben wirklich davon ausgeht, dass sie sich mit Definitionsmacht wohlfühlt, dass es doch so wunderschön ist, wenn es sie gibt, so erleichternd und entspannend, solange kann man ihr wahrscheinlich wirklich nicht helfen und man kann nur hoffen, dass sie so lange sich in ihrem eigenen Sumpf wohlfühlt, bis die eine oder der andere irgendwann mal denkt, ich halte das nicht länger aus. Ich muss noch dazu sagen, die Veranstaltung wird aufgenommen. Genau, nur dass ihr es wisst, wenn ihr euch meldet, dass das irgendwo im Internet erscheinen wird. Das Internet. Ja, dann, genau, du hattest dich eben auch schon dazwischen gemeldet. Soll ich irgendwie im Mikrofon reden? Oder? Mach das. Ja, hallo. Also ich finde es erstmal total interessant. Ich heiße Julia Seliger und ich habe mich in den letzten Jahren auch viel in Blogs und so mit dem Thema Vergewaltigung und Definitionsmacht beschäftigt und sehe hier auch einige Argumente von mir, die ich gebracht habe und für die ich ziemlich stark kritisiert wurde, auch wiederkommen. Also ich würde ganz gern, also ich stimme euch in ziemlich vielen Sachen zu, also zum Beispiel in dem Punkt, dass dieses Konzept zu mehr Willkür führt, dass man dadurch, dass der Diskurs vernebelt wird und dass man eben schlechter über Vergewaltigung sprechen kann. Ich habe deswegen im letzten Jahr beim Chaos Computer Club, was ja auch irgendwie so eine Art linke Szene ist, auch so einen Vergewaltigungsworkshop gemacht, wo ich auch mal versucht habe, darüber zu sprechen und eben dieses Ganze auch mit der Rape Culture, was hier jetzt nicht genannt wurde, so ein bisschen aufzubrechen, denn ich bin auch der Meinung, dass das vernebelt. Ich bin aber nicht einig damit zu sagen, dass Definitionsmacht an sich als Idee falsch ist. Denn also zum Beispiel eine persönliche Erfahrung, also ich habe mit 5 Männern in der WG gewohnt und ich habe da ziemlich klar bemerkt, wie meine Position als Frau abgewertet wird und wie auch ein privates Patriarchat wirken kann. Deswegen würde ich es nicht so einfach machen. Und ich würde es erstmal gut finden, wenn man sagt, Leute, es gibt auch Leute, die keine Definitionsmacht haben und es gibt im Patriarchat, und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie ideologisiert wäre, sondern ich sehe es eher so, dass ihr auch zum Teil ideologisiert seid, was Kritik an der Definitionsmacht betrifft, dass eine Anerkennung von dem, dass man auch Macht ausüben kann als Frau, dass das extrem wichtig ist. So. Ich bin jetzt nicht Teil dieser Szene-Debatten und ich weiß nicht, wie das so genau läuft, aber ihr habt es ja auch schon anklingen lassen, dass das auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass man Kritik am Staat hat oder am sogenannten Rechtsstaat und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat was damit zu tun. Jetzt habe ich natürlich meine weiteren Argumente vergessen, aber... was ich auch noch sagen wollte, also hier klang auch so eine starke Kritik am Poststrukturalismus bzw. an Judith Butler durch und da würde ich auch mir wünschen, dass man das vielleicht sich auch nochmal genauer durchliest, weil gerade für Diskussionen im Internet, wo es eben hauptsächlich auf Sprache und kaum noch auf Körper ankommt, ist das sehr relevant. Also deswegen würde ich mir wünschen, dass man Judith Butler, so viel Unsinn sie auch politisch gemacht hat, ob es jetzt in Bezug auf Israel ist oder in Bezug auf Pornografie und Pornografiegesetze, die dann ja am Ende wieder zu mehr Willkür führen, wie ihr sicherlich alle wisst, dass man aber prinzipiell die Diskurstheorie von Judith Butler doch als was Bahnbrechendes ansieht, womit man doch arbeiten kann und das nicht auf so eine Art abwertet. Ja, wenn ich einmal schon mal direkt antworte, also einmal kurz, ich glaube, die Butler-Frage sollten wir möglichst rauslassen. Das würde zu weit führen, weil da wird mir dann auch wieder sehr viel zu einfallen. Und deswegen. Noch, okay, so besser? Ansonsten, glaube ich, darf man nicht den Fehler machen zu glauben, Definitionsmacht verleiht Macht. Das ist ja Quatsch. Definitionsmacht ist ein Konzept, das ist innerhalb einer kleinen, sich selbst referenziell verhaltenen Gruppe eine Einigung. Niemand erlangt dadurch mehr Macht, keine einzige Frau hat dadurch mehr Macht. Wenn Leute, die sich auf ein Definitionsmachtkonzept einigen können, untereinander einfach nur sagen würden, wir verhalten uns der Frau gegenüber, die uns erzählt, sie ist vergewaltigt worden, wie anständige Mitmenschen, dann würde das reichen, dafür braucht man kein Definitionsmachtkonzept. Soweit nicht, das stimmt. Aber bei Ihnen funktioniert es. Hallo. Mir stellen sich gerade irgendwie so ein paar Fragen nach eurem Vortrag. Und zwar vor allem ist mir nicht so ganz klar, was eure Motivation eigentlich ist, hier zu sein und was die Motivation ist, das zu sagen, was ihr gesagt habt. Also sozusagen, so was ich gehört habe, war irgendwie sozusagen jetzt so 30 Minuten irgendwie so antifeministische Polemik. Und dann ganz kurz, aber also sozusagen, ich frage mich halt, also sozusagen, Definitionsmacht wird ja nicht nur in einer jetzt kleinen linksradikalen Szene irgendwie als Konzept benutzt, sondern auch irgendwie in einem sehr hochprofessionellen Bereich von Frauenhäusern, Frauennotrufeinrichtungen etc. Und also sozusagen, ich frage mich, warum, also sozusagen kommt da nicht irgendwie jetzt ein, also wenn es um eine Diskussion gehen soll tatsächlich, irgendwie einen Vorschlag oder irgendwas Produktives, wo man irgendwie mit, wo man drüber reden könnte oder so. Ich glaube, dazu kann ich ganz kurz was sagen. Ich arbeite in einem Mädchenprojekt, feministischen Mädchenprojekt, Definitionsmacht. Fällt da nie, gibt es einfach nicht. Habe ich auch noch nicht. Also ich habe auch schon bei Wildwasser gearbeitet. Auch, war, auch gab auch keine Definitionsmacht. Es ist klar, man glaubt an Frauen, das ist klar, aber es gibt nicht dieses Ding, dieser Begriff fällt nicht und auch alles, was dahinter steckt, ist klar. Da hinten gab es noch kurz eine. Ich wollte mal fragen, wie ihr dann eigentlich den Begriff Vergewaltigung definieren würdet. Also ihr habt jetzt kritisiert, dass der nicht so schwammig alles und nichts heißen sollte, aber auch nicht definiert, wie ihr den verwenden würdet. Und auch am Anfang, bei dem Input, wo es darum ging, die Geschichte oder die Anfänger von der Definitionsmachtkonzept waren ja noch irgendwie ganz verständlich und so, hat sie, wenn ich das richtig verstanden habe, von der Vergangenheit geredet, was die gerichtlichen Abläufe angeht. Also quasi früher war es so, dass Frauen dann in diesen Rechtfertigungsdruck gedrängt wurden und so weiter. Und tatsächlich ist sie aber auch jetzt noch so, dass das vor Gericht teilweise ziemlich so ähnlich abläuft und auch, dass der Begriff Vergewaltigung rein rechtlich unterschiedlich definiert wird. Also jetzt, ich weiß nicht, zufällig zum Beispiel von Österreich, dass da, keine Ahnung, Penetration mit Gegenständen zum Beispiel nicht unter Vergewaltigung fällt oder dass die Frau sich so und so wehren muss und wenn sie nicht ganz klar körperlich sträuben oder sonst was zeigt, dass sie nicht als Vergewaltigung gilt und so weiter. Ja, würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Also ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wo es das gibt, dass eine Frau sich ganz klar gesträubt haben muss, bevor das als Vergewaltigung, eine erzwungene Penetration, das heißt aber nicht mehr und das funktioniert, ja, natürlich, ja, körperliche und psychische Gewalt, das heißt aber nicht mehr, dass das automatisch, natürlich gibt es sehr unterschiedliche Prozesse vor sehr unterschiedlichen Gerichten, ich halte es aber tatsächlich für falsch, davon auszugehen, dass seit den 60ern da gar nichts passiert ist. Also es ist auch eine Form von sozusagen doch die feministischen Erfolge, die es gegeben hat, ungeschehen zu machen. Die Vorstellung, also dass man sozusagen Kratz- und Beispuren zeigen muss, damit, um wirklich zu beweisen, dass es Gewalt ist, Das mag es in Ausnahmefällen noch geben, aber ich halte es nicht für die Norm. So, das heißt natürlich erzwungene Penetration. Ich bin auch gar nicht sicher, wir müssen uns gar nicht auf die Strafgesetzbuchdefinition einlassen, wobei ich natürlich schon, oder wir schon diesen Punkt tatsächlich der erzwungenen Penetration erstmal als Referenzpunkt haben. Es gibt durchaus Situationen, wo es sehr sinnvoll sein kann, zum Beispiel auch in einem metaphorischeren Sinne von Vergewaltigung zu reden. Das kann es durchaus geben, also wo Leute, ob das nun heißt zum Beispiel, wo man durchaus eine Erfahrung zum Ausdruck bringen kann, indem man sagt, ich habe mich in der Situation vergewaltigt gefühlt. Es geht ja gar nicht darum, jetzt Leute immer auf einen korrekten Sprachgebrauch von der anderen Seite festzulegen. Ich würde umgekehrt sagen, es ist immer ein Problem der Definitionsmacht, sozusagen den Versuch zu machen, alles unter einen juristischen Terminus subsumierbar zu kriegen. Und zu sagen, okay, wenn da musst du es runter subsumieren, dann bist du sozusagen handlungsfähig. Und das, was dann zu einer endlosen Ausdehnung führt. Ansonsten gilt das für alle Begriffe, dass jede positivistische Definition zu kurz fällt, aber dass es sozusagen so eine Art ja, dass sie trotzdem erstmal einen Ausgangspunkt darstellt, um sie dann zu überschreiten. Was war jetzt deine Definition? Was die Definition war, ich habe es nicht kapiert, dass es nicht am juristischen Begriff festgemacht sein soll, ja, aber was wäre dann deine Definition für den Begriff als Ausgangspunkt, der dann. Dass es nicht so einfach funktioniert zu sagen, es gibt die Definition. Es gibt einen Mittelpunkt von einer Definition, den man mit erzwungener Penetration beschreiben kann. Und dann muss man sich darüber verständigen, was genau fällt da rein, wo sind die Graubereiche. Das sind Sachen, über die kann man nur an der Sache jeweils reden. Und es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht dann auch zu tun. Ja, ich dachte, ich antworte jetzt einfach mal auf die Frage, was unsere Motivation war. Ja, das ist gut, genau. Oder also diese Veranstaltung zu machen nochmal. Also ich würde sagen, dass ein ganz zentraler Punkt dafür ist, dass wir sozusagen, was ja das Problematische im Konzept ist und was Lars ja auch dargestellt hat, ist, dass einerseits die Täter, andererseits aber und vor allem die Opfer eigentlich aus dem Blick geraten, dass sich in der Szene im Grunde so eine Art geronnener Umgang damit durchgesetzt hat, wo im Grunde ja, es eben eigentlich gar nicht mehr darum geht, Opfern sexueller Gewalt zu helfen. Ich meine, wir machen diese Veranstaltung, also wir machen, das ist ja nicht unsere erste Veranstaltung zu dem Thema, und es ging eigentlich immer auch sehr stark uns darum zu sagen, es wird eigentlich Zeit, über eine Alternative zu diskutieren. Es wird Zeit darum, sich Gedanken zu machen, wie kann man anders damit umgehen, anstatt die Leute im Grunde eigentlich allein zu lassen, zum Schweigen zu bringen, auf sowas wie, ihr müsst eine subjektive Definition vorbringen, was irgendwie paradox ist, festzulegen und wie wäre es eigentlich, also was gäbe es für andere Möglichkeiten. Dummerweise haben wir diese Erfahrung gemacht, dass es so weit darüber, dass man darüber diskutieren konnte, eigentlich bei diesen Veranstaltungen zum Thema nie gekommen ist. Also weil eben gerade dieses, ihr müsst aber solidarisch sein mit dem Konzept, sonst reden wir gar nicht mit euch, so durchgesetzt war. Aber ich würde sagen, das ist natürlich ein grundsätzliches Interesse darüber, also das zu thematisieren und zu kanalisieren, eben genau der Punkt ist. Also ich finde es nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass man das vielleicht explizit oder objektiv gar nicht ausdrücken kann. Und ich glaube, da bist du einig oder seid ihr einig, wie auch die Leute der Definitionsmacht. Und das sollte man sich vielleicht mal vor Augen führen, um sich eben bewusst zu machen, dass vielleicht auch beide Seiten ein bisschen ideologisch sind. Ich habe viele Gespräche geführt in so einem Internetkanal, wie möglich es eigentlich ist, explizit zu Regeln zu kommen bei Sexualität. Und das habt ihr ja auch schon anklingen lassen in eurem Vortrag, dass das sehr schwer möglich ist und dass das auch nicht den Bedürfnissen von allen Leuten entspricht. Und also meinen Bedürfnissen entspricht es auf jeden Fall nicht, dass man jetzt bei jedem Körperteil nachfragt. Ich finde das sogar abtörend und vielleicht geht es ja auch noch anderen Leuten so. Also ich finde es so ein bisschen autistisch, dass man das so nach ganz klaren Regeln macht. Da sollte man, und ich glaube auch nicht, dass diese Regeln möglich sind. Also bei der Vergewaltigungsdefinition würde ich an erster Stelle das Strafrecht nehmen oder das, was wie wir das Strafrecht verändern wollen würden, wenn es eben besser wäre. Aber ich finde es ganz gut und da stimme ich auch, glaube ich, mit euch überein, dass man jetzt erstmal das Strafrecht so hinnehmen muss, beziehungsweise das veränderte Strafrecht. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen reformistisch. Dennoch denke ich, dass daran kaum ein Weg vorbeigeht. Zweitens sollte man schon auch sagen, dass im Strafrechtsprozess nicht alles gut läuft. Also ich habe kürzlich irgendwie so eine Zusammenfassung von so einem Kongress gelesen, dass eben immer noch die Opfer sekundär viktimisiert werden und dass sich da an diesen Vorschlägen, die in den 80er Jahren gekommen sind oder wann, dass davon auch nicht besonders viel umgesetzt wurde. Also da sollte man trotzdem weitermachen, dass man sagt, dass Frauen von Frauen vernommen werden und so weiter und so fort. Also ich kenne mich da praktisch nicht aus. Drittens finde ich, könnte man nochmal auf diese ganze Aufschrei-Debatte eingehen. In der Aufschrei-Debatte wurde dann ja von konservativen Männern auch gesagt, hier ist jetzt Tugendfuror. Da wüsste ich gern von euch, seid ihr damit auch einig, dass das nur eine Tugendfuror-Debatte ist oder wie kann man damit differenziert umgehen? Was ist die Aufschrei-Debatte? Entschuldigung. Oh, kennst du nicht. Also es gab so eine Diskussion bei Twitter. Du kennst es bestimmt, du trollst mich nur. Nee, ich bin wirklich okay. Nicht sehr bewandert. Es gab so eine Diskussion im letzten Winter, ungefähr von Januar bis März. Und es geht eigentlich auch bis heute weiter. Da haben Leute unter dem Hashtag, also das ist sozusagen ein Label, Aufschrei, Erfahrungen mit Alltagssexismus und ganz viel eben auch in sexueller Gewalt getwittert. Warum das beliebt geworden ist, kann man ja mal fragen. Also ob zum Beispiel eben die Art von Feminismus, wie sie Alice Schwarzer betreibt, immer mit Sex und Crime, ob das eben besonders die Aufmerksamkeit erregt und erregt jetzt auch im wahrsten Sinne des Wortes und wie man eben damit weiter umgehen kann. Stefan war zuerst. Ja, ich bin halt nicht so theoretisch bewandert, ich habe halt autodidaktische Erfahrungen, aber was ich halt seit Jahrzehnten mache, ich setze mich halt mit Kräfteverhältnissen, mit Machtverhältnissen auseinander, weshalb ich im Kontext mit der Vergewaltigungs-Sexualitätsdebatte mich gewundert habe, weil ich immer Definitionsmacht als was Politisches von den Herrschenden mit meiner selbst angehaltenen Sprachkritik, mit denen ich bei jeder Veranstaltung rumnerve, eigentlich aus Inländer etc. Und war dann verwundert, wie das dann so absolut gesetzt worden ist, gerade hier aus dem Berliner Spektrum mit diesem Fokussieren auf Definitionsmacht, auf die Sexualitäts-Vergewaltigungsdebatte. Und wenn ich dann das, jetzt kommt der nächste Lacher, wenn ich dann die Wikipedia ernst nehme, weil das für mich Definitionsmacht ist, auch wenn alle sagen, ne, mein Professor mag es nicht und böse und Teufelszeug, ich kämpfe auf der Wikipedia, ich appelliere dafür, da zu kämpfen. Und wenn ich das dann angucke, dann ist es da gesplittet, Definitionsmacht. Da hast du einmal Definitionsmacht, ich weiß nicht genau die Begrifflichkeit, aber einmal gesamt und einmal halt in diesem Bereich. Da habe ich dann ein Problem mit, warum dann der Rest ausgeschlossen wird. Genauso habe ich ein Problem damit mit diesen ganzen Szene-Gesülze. Ihr definiert gar nicht, was das sein soll. Ihr konstruiert da irgendwie mal eine Szene und jeder kann sich jetzt da was drunter vorstellen. Für die einen ist das hier eine antideutsche Kneipe und da kommen die Zentraler vorbei und machen Polterabend. Und die gehören irgendwie auch dazu. Und jetzt erfahre ich, mein Rechner ist ja gerade kaputt, Entschuldigung, dann hätte ich nämlich noch in die Medien nachgelesen. Ich habe nämlich gehört, auf Indifadia wurde der ganze Krabbel im Raum ist diskutiert. Was ist denn das wieder für eine Szene irgendwie? Und was sind das alles für viele Szenen? Ich habe ein Problem mit dieser Definition, mit dem Begriff, wieder undifferenziert, monolithisch mit umgegangen wird, wieder verabsolutiert wird. Und mein Bezugspunkt ist erstmal die gesamte Gesellschaft und dann gucke ich auch, was läuft in diesen verschiedenen Szenen-Nischen ab und versuche das möglichst nachzuvollziehen. Und jetzt, um das runterzubrechen, auch das, was hier jetzt konkret ist, hier liegen jetzt die Flyer rum, so gut die tralala. Und es gibt nun mal diese Sache derzeit mit Tristessa und. Manche wissen es, manche wissen es nicht. Aber das ist ja auch ein Anlass, warum man mir hinten in meine Geburtstagsfeier hier so eine Veranstaltung mal noch reinfeiert. Das ist ja alles Zufall, obwohl ich vor einem Jahr schon gesagt habe, dass ich dieses Jahr wieder feiern will. Schweine! Das ist ein Zufall. Ich finde es halt auch, wir reden ja um heißen Brei herum. Ich fände es auch gut, wenn wir ein bisschen konkreter würden. Es geht ja nicht nur um Vergewaltigung, es geht ja auch um sexuelle Übergrifflichkeiten. Und dann die Frage, was ist da eigentlich gewesen? Und niemand sagt, was gewesen ist, aber es wird Hausverbot verteilt. Und jetzt ist das ja auf dem Tisch, aber konkret wird trotzdem wieder nicht geredet. Du weißt aber schon, dass wir nicht aus Berlin kommen, ja? Ja, ich bin aus verschiedenen Städten, das hat heißt, nicht verlegbar waren. Ja, Entschuldigung, ich kenne euch doch. Ich weiß doch noch nicht mal, irgendjemand hat mir erzählt, Tristessa ist eine Kneipe, so viel weiß ich. Ich hatte ja gebeten, ob das nach vorne ein Nachverlegen. Ja, eigentlich wollten wir auch nicht, also ne, eigentlich keine konkreten Fälle diskutieren, sondern doch eher das, ne, weil die kommen zu tun. Konkreten Fälle kann man natürlich auch diskutieren, aber heute Abend soll es eher darum gehen, wie das Konzept dahinter aussieht. Und das ist ja bei jedem Fall ungefähr ähnlich. Ne? Da kann man, ne? Meine Kritik ein von diesem schwammigen Szenekram und noch die letzte, was ich vergessen habe, ist Hobbypsychologie. Ja, wir sind ja noch nicht fertig, Stefan, wir haben es verstanden. Ne? Ja, das ist doch der letzte Teil dieser Hobbypsychologie. Wir dürfen das Absolutieren von Wissenschaftlichkeit. Ja, verstanden, Stefan. Du musst die Antwort auch abwarten. Hör mal zu, das war ein totales Argument. Ja, okay, dann sag mal, was ist jetzt pseudowissenschaftlich? Der Hobbypsychologie. Die Hobbypsychologie. Du musst lauter sprechen. Okay. Ja, warum ich das legitim finde, in diesem Fall schon von der linken Szene zu reden, ist einfach, weil das interessanterweise ja ein Modell ist, dieses Definitionsmachtkonzept, was über sozusagen diverse Sub-Scenes hinaus funktioniert, und zwar als ein allgemeiner Verhaltenskodex, an den sich alle anpassen, wo es interessanterweise genauso irgendwie antideutsche Gruppen gibt, die einem auch wirklich erklären, wie wichtig dieses Konzept der Definitionsmacht für sie ist, wie irgendwelche... Sexistische Kackscheiße! Ihr Arschlöcher! Ja, da genau das fiel, das war das erste Mal heute. Das war gut. Psychologie. Okay. Ich meine, man hat ja insgesamt, denke ich, bei der... Müssen wir eben abwarten? Hier mal die Fenster zu machen. Mach mal Fenster zu. Ja, das wäre ganz schlau. Das habe ich aber auch schon mal engagierter erlebt. Jetzt schreit mal nicht. Okay, also es ist schon, man kann tatsächlich in diesem Fall schon, denke ich, von linker Szene reden, weil es, wie gesagt, sagen die verschiedenen Subsparten weitgehend übergreifendes Konzept ist. Man hat ja insgesamt dieses merkwürdige Ding seit, na sagen wir mal, der Epochenwende 89, 91, dass man überhaupt die Linke hat, und vorher hatte man Maoisten, Anarchisten, Trotzkisten, Marxisten, Leninisten, Rätekommunisten, Operaisten und so weiter, die sich irgendwie aufs Messer gehasst haben und wirklich nie im Leben miteinander in den gleichen Topf geworfen werden wollten, während es, je kleiner diese Szene halt, je kleiner irgendwie das, was so radikale Linke heißt, oder was so radikale Linke genannt wird, je kleiner das ist, desto wichtiger tatsächlich dieser Bezugspunkt die Linke wird und die Einigkeit der Linke und sich nicht auseinanderdividieren lassen, wo es in Hamburg zum Beispiel durchaus sogar so lustige Diskurseffekte, ich nenne das mal so, gegeben hat, dass gesagt wurde, ja, Definitionsmacht ist so ein fieser neuer Trick von Antideutschen, um die Szene zu spalten. So genauso wie die Israel-Debatte und die Antisemitismus-Debatte. Das heißt, diese Angst, sozusagen diese Spaltungsfurcht, die wird da eben in Regie genommen und sozusagen so gewendet, dass es eben wirklich, ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Leute, die sich irgendwie als radikal links begreifen, jetzt wirklich glauben, das ist ein super Konzept, aber offensichtlich ist es schon so, dass sich niemand wirklich traut, da was gegen zu sagen, weil er oder sie dann schon weiß, was das heißen würde, nämlich du kommst nicht mehr in den Zähneladen rein und du kriegst da, natürlich, das stimmt, Entschuldigung, in Marburg weiß ich, dass wir eingeladen worden sind. Ja, das ist okay, gut. Ich dachte, leid. Nein, ich mache mich auch nicht zum Opfer. Ich gehe da ja eh nicht rein, aber ich weiß ja, dass das durchaus Leute gibt, die da. In Marburg sind wir eingeladen worden, weil es genau das Problem gab. In Hamburg weiß ich, dass zum Beispiel von Veranstaltungsreihen Leute ausgeladen worden sind, weil sie in einer Gruppe sind, die gegen Definitionsmacht sind. Das gibt ja dann schon irgendwie so Szene-Reinhaltungsmechanismen. Und das ist ja auch Quatsch, das zu leugnen. ich habe da nicht so ein Problem mit, weil wie gesagt, ich kenne die Aufschreidebatte nicht. Ich bin aber auch nicht so ein regelmäßiger Besucher solcher Locations und ich gehe da schon aus ganz anderen Gründen nicht rein. Aber natürlich, also natürlich gibt es das. Ich schmeiß da gerade zwei Sachen ineinander, wenn über Brüderles Hirnescheiße im Internet die gesamte Gesellschaft diskutiert, mit Szene-Scheiße gleichzusetzen, ist total was, ich weiß, es sind einfach verschiedene Dinge, bei denen man sich nicht so auskennt. Da kann das schon mal passieren, ja. Wenn man zusammenfasst, mit denen kenne ich mich nicht aus. Man kann richtig. Doch nicht die Szene dafür kritisieren, dass sie sich in ihrem eigenen Sumpf bewegt und selbst so eine wichtige gesellschaftliche Debatte nicht kennt. Das ist ein absolutes Arbeitszeugnis. Moment. Die Brüderle-Debatte oder speziell die Diskussion auf Twitter? Also ich weiß schon. Leute, wenn es um Brüderle geht, dann wissen wir alle, was gemeint ist. Und das ist auch albern so zu tun. Und wenn es darum geht, nein, natürlich ist Brüderle ein ekliger, schmieriger Macker. Und natürlich sollte man dem das auch sagen. Ja, was kann man da bitte schön diskutieren? Ja, in der Tat. No. So, ich wollte gerne aber noch einmal auf die Frage, weil ich da gerade noch mal ein bisschen drüber nachgedacht habe, wie definiere ich Vergewaltigung oder wie definieren wir Vergewaltigung? Weil ich glaube, die Frage ist insofern falsch gestellt, als die Frage ja wirklich wäre, in welchem Kontext denn? Worum geht es da? Und deshalb finde ich tatsächlich die Frage, geht es darum, bestimmte eigene Erfahrungen auf irgendeinen Begriff zu bringen? Ist es dann tatsächlich, es mag dann sinnvoll sein, etwas Vergewaltigung zu nennen und dann kann es auch durchaus sinnvoll sein, in dem von mir skizzierten Sinne zum Beispiel, das durchaus metaphorischer zu verwenden. Ich weiß nicht, wer zum Beispiel den Film Wild at Heart kennt, von David Lynch gibt es eine Szene, wo ein Typ eine Frau dazu zwingt, ihm zu sagen, fick mich. Und er hält sie und sagt immer nur, also er hält sie sozusagen im Schraub, so ihre Hände, so Schraubzwingengriff und sagt, sag fick mich, sag fick mich, sag fick mich. Und sie sagt dann am Ende nachgeben, fick mich. Und er sagt, nein, heute nicht, danke. Und das, wenn man sozusagen so etwas, wo überhaupt nichts Körperliches passiert und das trotzdem total in den Intimbereich eindringt, weil es zum Beispiel, weil es sozusagen direkt aufs Begehren zugreift, man das in einer Situation zum Beispiel als Vergewaltigungserfahrung beschreibt, macht das total Sinn, auch wenn das nicht vom Strafgesetzbuchparagraphen gedeckt wäre. So, aber deshalb finde ich, hängt das tatsächlich davon ab, in welchem Kontext reden wir darüber. Reden wir darüber im Sinne einer quantitativen Massenstudie, würde ich andere Kriterien zugrunde legen. Und deswegen finde ich tatsächlich diese Frage, wie definierst du das eigentlich genau, nicht weiterführen, würde aber immer sagen, Referenzpunkt würde für mich tatsächlich so ein Begriff wie erzwungene Penetration bleiben. Und dann je nachdem überlegen, wie zu überschreiten. Ansonsten könnte man reformistisch tatsächlich sagen, von Großbritannien lernen macht schon Sinn, wo es zum Beispiel so etwas gibt wie, was ja hierzulande gerade, was häufig das Problem ist, die Frage, dass Frauen sich nicht spontan dazu entschließen können, eine Anzeige zu erstellen und wenn sie wegen Vergewaltigung, wenn sie es dann aber tun, sagen kein Arzt mehr irgendwelche Symptome aufnehmen kann, zum Beispiel in England immer sofort gesagt wird, so hier, könnt zum Arzt gehen, wird von der Polizei bereitgestellt, werden dann die, der dokumentiert die und sie können später sagen, soll geschreddert werden oder soll genutzt werden und so lange passiert auch nichts. Das gibt es in Deutschland auch. Das gibt es inzwischen auch, okay gut, ich habe es vor 2-3 Jahren gelesen, da gab es das noch nicht, dann ist das natürlich auch ganz, ganz sinnvoll und gut. So. Also auf so einer Ebene kann man sich darüber auch unterhalten, aber darum geht es einfach in so wenigen Fällen und das ist eben ein bisschen das Problem. Ja, gut, ich glaube, das wäre erstmal. Ja, also ich wollte nochmal auf das eigentliche, was Sie gesagt hat, also diese ganze Definitionssache, ist jetzt immer wieder gefallen, erzwungene Penetration und du hast am Anfang auch gesagt, es werden Leute zum Schweigen gebracht und wie toll, dass man diesmal mal Begriffe dafür findet. Und wie toll, dass man diesmal darüber reden kann, dann frage ich mich, wie schaut das in Realität aus? Also ich sitze da jetzt in meiner netten linken Orgel, mir ist da so ein Vorfall passiert und ich habe jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich will nicht drüber reden, sondern hey, lass uns alle gemeinsam drüber reden. Also ich war betrunken und hat es nicht Nein geschrien oder vielleicht nicht laut genug, aber na gut, hat er einen reingesteckt? Also wie war das jetzt so? Also ich frage mich dann sozusagen, wo, also du siehst sozusagen nur das Schlechte am Schweigen, aber ich verstehe nicht so ganz, also ich glaube, es gibt auch sozusagen nicht so viel Positives dann drüber zu reden. Also ja, auf jeden Fall, was du gesagt hast auch, da braucht es professionelle Leute, da braucht es Therapie oder sonst irgendwas, das ist sicher der richtige Rahmen für Frauen, um drüber zu reden. Aber ist dann die Orga, in der ich mich irgendwie auch wohlfühlen soll, ist das dann der richtige Rahmen, wo ich dann mir Fragen anhören muss und sagen, naja gut, wie war das jetzt? Ja? Also hat das wehgetan? War das nur der Finger oder war das jetzt wirklich der ganze Schwanz? Oder warst du vielleicht auch betrunken? Kannst du dich richtig erinnern? Also ich verstehe dich sozusagen, deine positive Assoziation von lass uns drüber reden, ist bei mir eher negativ besetzt. Aber das verallgemeinert doch auch schon wieder in einem ganz anderen Maß. Also es geht ja nicht darum zu sagen, man soll immer und überall, Frau vor allem, soll immer und überall drüber reden und ständig jedes Detail ausbreiten. Keineswegs, aber umgekehrt zu sagen, dass darüber sprechen sei ein Problem, das sei genau das Falsche, das kritisiere ich schon. Denn es gibt immer wieder bei ganz, ganz, ganz, ganz vielen Frauen das Bedürfnis, darüber zu reden, tatsächlich auch über Details. Wem man sich dafür sucht, das ist wirklich ganz individuelle Frage. Und normalerweise ist eine Politgruppe nicht der richtige Ort dafür. Absolut nicht. Die Politgruppe ist der richtige Ort dafür zu sagen, der hat mir was getan, der ist ein Arschloch, jetzt helf mir mal gegen den. Und das finde ich auch vollkommen logisch und richtig. Aber das hat mit dem Definitionsmachtkonzept so einfach nichts zu tun. Das ist immer wieder der Fehler, zu glauben, man bräuchte dieses Konzept mit all dem, was es dann mit sich bringt, um überhaupt irgendwie einen Umgang zu haben. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Also man hat auch schon, es hat ja auch schon feministische Debatten gegen Vergewaltigung und was macht man und Frauennotrufe und sonst was. Das hat es doch alles vorher auch schon gegeben. Hallo. Ich bin leider ein bisschen enttäuscht von der Veranstaltung. Ich habe mir irgendwie so ein bisschen mehr erhofft. Ich bin weder finde ich Definitionsmacht wunderschön, noch finde ich es ein Geschenk, Leuten einen Tätervorwurf zu machen oder selber einen zu bekommen. Trotzdem vertrete ich das Definitionsmachtkonzept und finde es erstmal generell richtig. Und leider finde ich, dass ihr euch das ziemlich einfach gemacht habt, indem ihr euch möglichst dumme, zum Teil Zitate rausgesucht habt von Leuten, die Definitionsmacht vertreten, die zum Teil Quatsch vertreten. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich verstehe nicht so richtig, warum ihr das Definitionsmachtkonzept an sich ablehnen müsst und warum man nicht sagen kann, das war ein richtiger, wie ihr auch selber eigentlich sagt, also das war eine richtige Intention in den Anfängen, erstmal sozusagen von der Parteilichkeit für Betroffene zu sprechen. Und da hat sich, und da würde ich euch komplett recht geben, auch in einigen Punkten eine problematische Praxis entwickelt und die würde ich auch kritisieren. Aber für mich ist Definitionsmacht im Kern erstmal tatsächlich dieses Ding von Parteilichkeit mit der Betroffenen. Und ich finde es auch total wichtig, wenn die Betroffene darüber reden will, ihr da entweder selber einen Raum zu geben oder einen Raum für sie zu finden, wo sie darüber reden kann. Ich verstehe nicht sozusagen, warum ihr Definitionsmacht an sich ablehnen müsst und warum ihr das als so eine identitäre Abgrenzungspolitik bezeichnet. Mein Eindruck ist, dass ihr es selber sehr stark betreibt, wenn ihr dann auch noch Critical Whiteness und Judith Butler heute in eurem Vortrag mit zur Sprache bringt. Genau, das finde ich sehr schade, weil eigentlich sehe ich auch so, dass in der Szene zum Teil der Raum fehlt, sich auch kritisch mit Definitionsmacht auseinanderzusetzen und das Konzept zu verbessern. Denn tatsächlich ist in den letzten 10 Jahren, ist mein Eindruck, nie so viel passiert inhaltlich. Und ich denke, da gibt es viele Sachen, die man verbessern kann. Aber bei euch habe ich den Eindruck, dass es euch ja darum geht, das Konzept zu verbessern, um sozusagen eher den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht zu werden, sondern euch jetzt darum, dieses Konzept komplett abzulehnen. Und dafür habe ich noch nie so richtig viele gute Argumente gehört. Ja, aber dein Argument für Definitionsmacht war ja jetzt einzig die Parteilichkeit. Und ich würde sagen, also ich bin Kritikerin des Definitionsmachtkonzepts und ich bin auch parteilich. Was machen wir jetzt? Ja, also da, ganz kurz dazu nur, also dazu würde ich aber jetzt schon sagen, dass man in Umständen, wo Männer Sachen definieren können mit einem Pseudo-Argument der Sachlichkeit, dass man da eben alternative Sichtweisen doch bitte mal anerkennen kann. So. Und ich glaube wirklich, dass das wirklich ideologisiert ist von beiden Seiten mit dem sogenannten Definitionsmachtkonzept, weil es für mich als Außenstehende jetzt noch gar nicht richtig definiert worden ist. Aber also das Anerkennen, dass Männer ganz häufig sich zurückziehen mit zum Argument der Sachlichkeit und hier ist doch gar nichts passiert und du regst dich doch jetzt emotional nur auf, da finde ich es ganz wichtig, Frauen auch eine Art von Definitionsmacht zu geben. Ansonsten akzeptiert man einfach den sexistischen Normalzustand, wie hier Leute auch schon draußen mit Aufklebern rangeklebt haben. Ja, du warst eben schon, ne? Dann will ich gleich nochmal antworten. Also ich würde auch sagen, dass was ich, also meine erstmal Kritik auch an diesem an eurem Vortrag ist, dass ich es krass finde, wie polemisch ihr seid. Das ist wirklich in einem Maße, das mir ganz schlecht wird teilweise. Und ich verstehe auch nicht so richtig, warum das sein muss. Also auch der Artikel in der ZAG, den habe ich gelesen und da werft ihr ja so ein paar Debatten auf, die eben nicht geführt werden, eurer Meinung nach, wo ich auch sage, ja, die werden nicht geführt, aber ihr führt die ja auch nicht, also so zumindest nicht in dem Artikel, also es ist so ein Bashing, so eine Bashing-Kultur irgendwie, also ich finde es irgendwie, ja, das stört mich total und das auch vielleicht zu dem Punkt, den hier du gesagt, ich weiß nicht, du gesagt hast, warum wird nicht dann produktiv diskutiert, auch über andere Konzepte, die gibt es ja, was weiß ich, Community, Accountability, sowas alles. Ich weiß nicht, also in der Szene, in der ich mich bewege, sieht es auf jeden Fall nicht so ganz finster aus, wie in der, die ihr so zeichnet. Da bin ich auch persönlich ganz froh drum. Und noch eine andere Kritik, die ich habe, war an dem Punkt, wo so da dieses Nein heißt Nein Plakat so krass gebasht wurde von euch und irgendwie das so sich vermischt hat mit so einem Ja, bürgerliche Sexualität. Dings macht ja so Angst und dann kommen jetzt auch noch die bösen linken Feministinnen und die machen den armen Typen noch mehr Angst. Solange also ich als Frau in Cine-Locations blöd angemacht werde von Typen, die auch ein ganz klares Nein nicht akzeptieren, bin ich froh, dass da so eine Plakate hängen und auch für ein kleines bisschen Verunsicherung sorgen, weil sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt ist in ganz vielen Punkten sehr subtil. Und das muss man auch mal anerkennen, also so, dass es da so eine Grauschufen gibt und ich finde, dieses Plakat hat das so ein bisschen für mich ausgedrückt und ich finde es eigentlich gut, dass das gibt so. Also ich finde es irgendwie, ja, das kotzt mich ganz schön an, wie das hier so gebasht wurde. Ja, also ich möchte mal, ich kann jetzt direkt auf dich Bezug nehmen, weil du ja den Punkt aufgebracht hast, dass du diese Polemik nicht verstehst und meines Erachtens haben Lars und Carmen insbesondere den Sprachaspekt herausgestellt und den Sprachaspekt, also das rationale Moment von Sprache und die Dame da hinten hat vorhin ja nochmal eingefordert, dass in bestimmten Situationen auch sicherlich gerechtfertigt ist, dass jemand das Schweigen einfordern kann. Und das ist ja auch gut, das kann man ja auch in individuellen Situationen wollen. Nur ist das, was uns verbindet, wenn wir uns um Aufklärung, um Klarheit, um Wahrheit, um Austausch bemühen, ist nun einmal Sprache, ist der Sprache, der Sprachkern. Und darauf können wir ja nicht verzichten, bei aller Wahrheit. Und die Wahrheit haben Carmen und Lars, beziehungsweise Lars im Vortrag eben auch angesprochen, die Wahrheit besteht nun mal darin, dass man eben nicht ohne weiteres positivistisch irgendetwas unter einer Definition fassen kann, das so, das und das ist jetzt irgendwie ein Übergriff und das ist ein Übergriff. Es, man muss halt eben sich darauf einlassen, auf diese Ambivalenz von ja, Allgemeinheit und Besonderheit, sage ich mal. Ja. Wenn das so weit geht, ja. Nicht bei Gelegenheit, aber auch nochmal wieder. Ja, das. Es wurde ja jetzt mehrfach davon gesprochen, dass hier irgendwelche ideologisierten Sichtweisen vertreten werden oder dass man sich in dem Sprechverhalten oder in dem Argumentationsverhalten die ganze Zeit auf so Szenespaltereien oder auch so einen vagen Begriff der Szene, den ihr irgendwie angeblich die ganze Zeit benutzen würdet, wie es ja so sehen würdet, bezogen wird. Aber ich wollte mal darauf hinweisen, dass ich das eigentlich ganz positiv finde, dass man sich eben auf Diskurse und auf Begrifflichkeiten bezieht, wie eben oder vielleicht Bücher, die Leute hier im Raum zum Glück gelesen haben könnten, zum Beispiel von Judith Butler, oder auch aktuelle Diskurse in dieser Szene irgendwie bezieht, anstatt eben nur so ein blindes Bashing zu machen, weil ich finde, das wird eben nicht betrieben, wenn man das irgendwie abstrahiert, weil dann hat man da eine Grundlage, worüber man reden kann. Und ich würde mal fragen, wie denn, und das ist auch eben eine Sprachdiskussion wiederum, dann Kritik auszusehen hat, wenn man sich nicht mehr auf diese Dinge beziehen darf, weil es ja eben kritisiert wurde. Also wie darf denn Kritik aussehen, wenn jede Kritik verschrien wird als ein Bashing gegen die Gegner? Wie darf man denn auch was gegen Leute sagen, die nicht die gleiche politische Position haben, wenn man sich immer mit ihnen solidarisieren muss? Lars wollte mit mir. Ja, das ist eigentlich schon ziemlich gut der Punkt, auf den ich auch nochmal hinaus wollte. Also das ist ja tatsächlich eine Erfahrung, die wir immer wieder machen, also dass wir sowohl in diesem Jungle World Artikel als auch in früheren Veröffentlichungen sehr ausführlich zitiert haben, als auch jetzt wieder hier zitiert haben und es immer eigentlich kommt, ja, aber das sind ja Leute, die machen das ganz falsch und die machen ja auch wirklich total Unsinn, aber das hat ja nichts mit dem Kern des Definitionsmachtkonzepts zu tun. Und wenn man aber irgendwann feststellt, dass eigentlich alle Veröffentlichungen scheinbar nichts mit dem Kern des Definitionsmachtkonzepts zu tun hat, dann fragt man sich, was ist das denn eigentlich? Also wir haben in dem Jungle World Artikel zum Beispiel ausführlich zitiert aus den Texten des Berliner Antisexismusbündnisses, diesen AS-ISM-Rundbriefen 1, 2, 3 und wenn irgendwo darauf verwiesen wird, in allen möglichen Flugblättern, gegen uns oder gegen andere, was das eigentlich sagt, wird immer darauf Bezug genommen. Aber wenn man das zitiert, sind das sozusagen total belanglose Einzelmeinungen, die überhaupt nichts mit dem wirklichen Kern zu tun haben. Und das macht das dann, das macht das tatsächlich schwer und also das macht die ganze Sache extrem unangreifbar, weil dann immer vorausgesetzt wird, A, das ist nicht das Wirkliche, es gibt sozusagen so ein Wirkliches, was wie ein Geist über den Wassern schwebt, aber sich nirgendwo konkretisiert hat, außer sozusagen in mir und meinen Freundinnen und Freunden oder meiner Gruppe oder meinen Erfahrungen oder was auch immer. Und zweitens, ja, aber das Konzept im Kern ist gut. Und das Problem ist aber, und deshalb ist das sozusagen gar kein Gegenargument, wenn wir sagen, das hat einen nachvollziehbaren Hintergrund, aus dem es entstanden ist, dass der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert sein kann. Dass das eben, dass auch aus unterschlechten Verhältnissen, dass sogar das Übliche ist, wenn sich Dinge institutionalisieren, dass sie dann irgendwo Teil des falschen Ganzen, des Schlechten werden. Das ist auch, hat auch gar nicht so viel zu tun. Deshalb kam sozusagen vielleicht die gesellschaftliche Verortung von diesem ganzen Phänomen zu kurz. Das hat auch gar nicht was damit zu tun, dass Leute jetzt besonders schlecht sind oder sowas, sondern das hat was damit zu tun, damit wie Szenen und Institutionen, wozu eben auch die Linke gehört, funktionieren. Und sobald das zu einem Identitätsausweis wird, ist es tatsächlich im Kern anti-emanzipatorisch und konterrevolutionär. Und das ist tatsächlich die Erfahrung, die wir damit einfach immer gemacht haben bisher. So, und dass gerade dieser Verweis auf den angeblich guten Kern eine Form ist, einer Diskussion auszuweichen. Und es tut mir leid, wenn das polemisch klingt, aber ich habe es nie anders erlebt. Ja. wollte auch noch mal auf diese Frage von dir eben eingehen. Das geht in die gleiche Richtung wie das, was Sonja eigentlich eben gesagt hat. Also was ich daran schwierig finde, ist diese Gleichsetzung zwischen Definitionsmacht und Parteilichkeit. Also keine Frage, dass gerade wenn es um sexuelle Gewalt geht, Parteilichkeit gegenüber betroffenen Frauen total sinnvoll und notwendig ist. Definitionsmacht aber sozusagen ja dieses spezielle Ding hat, dass es natürlich einerseits so schwer zu fassen ist, was das überhaupt sein soll, andererseits ja aber der Kern des Konzeptes, diese, würde ich jetzt sagen, eben diese Sache mit dieser subjektiven Definition ist. Also dass es sozusagen nicht eine Orientierung an allgemeingültigen Begrifflichkeiten gibt und dass es eben in den letzten Jahren immer mehr sich durchgesetzt hat, diese Sache von, man soll eigentlich gar nicht darüber reden. Und nachzufragen selber ist eigentlich schon Übergriff. Und da würde ich eben sagen, das ist sozusagen das, was Definitionsmacht ausmacht gegenüber anderen Konzepten der Parteilichkeit. Also Andrea hat ja eben auch nochmal gesagt, dass gerade in anderen feministischen Zusammenhängen, in denen es um Opfer sexueller Gewalt geht, gerade Definitionsmacht kein Thema ist. Und Wildwasser zum Beispiel kritisieren das Konzept ja auch. Und das ist da eben sozusagen, finde ich, ganz, ganz, ganz wichtig ist, das zu unterscheiden und das zu sagen, ich kritisiere Definitionsmacht, nicht heißt, dass ich gegen Parteilichkeit bin, sondern sozusagen gegen ein Konzept, was das Reden über sexuelle Gewalt für alle Beteiligten schwieriger macht, was es auf einer politischen Ebene schwieriger macht, Sachen zu skandalisieren, was es für die Opfer sexueller Gewalt schwieriger macht, irgendwie in ihren Zusammenhängen Sachen zu thematisieren. So. Da hinten gab es noch, genau. Ja, ganz kurz, weil hier ist oft so aufgetaucht, ist mir auch im Vorhinein eigentlich aufgefallen und ich hätte mir ein bisschen mehr von einem Vortrag diesbezüglich erwartet, die Stichwörter Universalismus, das Allgemeine, das Besondere, allgemeine Gültigkeit von Begriffen und Definitionsmacht als Partikular, Bestandteil von partikularer Identität. Da ist noch das Spannende zu suchen, denke ich, nämlich wenn es allgemeingültige Begriffe gibt, wer setzt sie als allgemeingültig fest? Wo ist das Machtverhältnis da geblieben? Darum dreht sich ja meiner Meinung nach auch der Ansatzpunkt der Definitionsmacht. Und da hätte ich gerne ein bisschen mehr klare Worte von euch gehört. Was macht man mit diesem Spannungsfeld? Wer bestimmt, was Vergewaltigung ist? Und wer hat das Recht, es anders zu benennen oder diesen Diskurs anzugreifen? Oder die Wahrheit? Mit der Leiter weg. Ich kann nicht so richtig was damit anfangen, mit der Frage, wer bestimmt, wie die definiert werden, weil also sagen, einerseits ist Sprache natürlich immer auch Ausdruck von geschichtlichen Machtverhältnissen, das ist völlig offensichtlich, also ist durch Geschichte gegangen, ist nicht irgendwie, schwebt nicht sozusagen in so einem luftleeren Raum über einem, und andererseits ist es sozusagen, geht es ja darin nicht auf, denn sonst könnten wir wirklich alle aufhören zu sprechen. Und nach meiner Erfahrung ist es ja gar nicht so in dem Sinne, dass Leute zum Beispiel sagen, also so, wenn es jetzt einfach so wäre, dass gesagt wird, haha, Vergewaltigung haben bisher immer die Falschen definiert, jetzt müssen sie die Richtigen definieren, das ist ja eben nicht das, was passiert. Also es wird gar nicht gesagt, an dem Vergewaltigungsbegriff ist irgendwas präzise falsch oder so, wie er üblicherweise rumschwirrt, sondern ganz im Gegenteil. Es wird ja die Aura von diesem Begriff völlig weiterverwendet. Also wenn es einfach rein subjektives Empfinden wäre, dann könnte ich das Ganze ja statt Vergewaltigung auch irgendeinen Platzhalter nehmen, Immel, Brumm, Brumm oder so. Sondern es wird natürlich weiterhin auf die mit dem Begriff Vergewaltigung einhergehende Aura rekurriert, aber der Begriff dabei gleichzeitig für ganz anderes eröffnet. Und auch das gibt es ja in Diskussionen zum Beispiel, dass gesagt wird, auch das haben wir in den Jungle World Artikeln zitiert, man müsse mal runterkommen von dem Mythos, dass Vergewaltigung etwas mit Gewalt zu tun hätte. Und wenn man damit erst anfängt, wird das aber wirklich ziemlich schwierig, weil, okay, wenn eine gewaltlose Vergewaltigung in Vergewaltigung steckt dem Wortsinne und dem Begriff nach Gewalt drin. Und wenn es kein Gewaltverhältnis mehr beschreibt, was beschreibt es dann noch? So, und das heißt, einerseits wird genau darauf mit allem, was sozusagen als Konnotat da mitschwingt, weiter operiert und andererseits das gesamte Denotat sozusagen ausgeräumt und gesagt, okay, nee, jeder kann darunter packen, was er oder sie will und muss es oder sie will, muss es gar nicht weiter ausweisen. So, und das heißt, es gibt keinen Kampf um Begriffe, wie man sich das irgendwie vorstellen kann, sondern noch was viel schwerer Greifbares. So, und was tatsächlich im Einzelfall dazu führt, und ich glaube, auch das ist eine Erfahrung, die, wenn Leute ehrlich sind, sie natürlich wissen, was sie machen, dass diese Art von Tuschelei, die geheime Gerüchteküche, die kocht, natürlich viel größer wird, weil im Endeffekt wollen alle doch immer wissen, was hat der Mensch denn nun wirklich eigentlich gemacht, worum geht es da ganz genau. Aber das fragt man ja nicht mehr öffentlich nach, weil das nicht geht, sondern das wird dann sozusagen im Tratsch und Klatsch so unter der Hand weitergegeben und gefragt. Und also genau das, was eigentlich verhindert werden soll, findet nur umso unkontrollierter und übel wuchernder statt. So, und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, mit dem, dass Leute auch so ihre Erfahrungen damit haben, was alles von gar nicht so sehr tatsächlich betroffenen Frauen, sondern von irgendwelchen Unterstützergruppen, Unterstützerinnengruppen unter diesem Begriff dann mal subsumiert worden ist, wo dann so eine Art, also um das mal so, für mich war das immer irgendwie klar, wenn eine Frau sagt, vergewaltigt worden, dann glaube ich das, bis dann irgendwann diese ganze Definitionsmachtkram-Sache aufkam und man mal irgendwann mitkriegte, was eigentlich darunter alles subsumiert wird, der berühmte Morgenlappenfall oder so, wo ein Typ nachts seine Freundin geweckt hat, gefragt, wollen wir schlafen, sie sagt, miteinander schlafen, sie sagt nein, er dreht sich wieder weg und das wird dann später als Vergewaltigung öffentlich gemacht. Solche Sachen gab es ja alle, das wissen auch alle, dass es das gab, weil das genug die Runde gemacht hat. Und deshalb wollen alle natürlich insgeheim immer wissen, war das in diesem Fall jetzt echt eine Vergewaltigung oder eher sowas. Aber offiziell, sozusagen auf der, offiziell darf das natürlich niemand, sondern immer nur am WG-Küchentisch, nachts um drei in der Kneipe, unter so ganz guten Freunden und so. Und das macht das Ganze viel vergifteter und ekliger als tatsächlich irgendeine begriffliche Debatte. So, das wäre erstmal. Ja, ich wollte eigentlich nochmal zurück auf die Motivation und die Polemik, also sozusagen nochmal eine Antwort auf dich, was, also weil du gemeint hast, irgendwie euch geht es darum, irgendwie tatsächlich darüber zu diskutieren, über irgendwie alternative Konzepte oder so, und ihr aber, weil sozusagen immer, wenn ihr irgendwo hinkommt, ist das irgendwie nicht so möglich oder so. Also wo ich mich frage, naja, hat das nicht was zu tun, wie ihr in so eine Veranstaltung reingeht? Nämlich wenn ihr halt irgendwie so eine Polemik fährt, natürlich ist es dann irgendwie da schwierig, irgendwie quasi sozusagen über irgendwelche alternativen Konzepte zu diskutieren. Genau, also sozusagen, wo ich euch das nicht so ganz abnehme von der Motivation auf jeden Fall. Genau, das andere war irgendwie mit dem, also ich glaube, also sozusagen, was ich nicht verstehe, ist die Unterscheidung zwischen irgendwie sozusagen einerseits parteilich zu sein, aber andererseits irgendwie abzulehnen, quasi sozusagen, die Definitionsmacht als eine Anerkennung von einem subjektiven Empfinden. Also das geht für mich auf jeden Fall nicht überein, das verstehe ich überhaupt nicht. Darf ich vielleicht darauf antworten? Direkt. Genau, deine Antwort. Ja, die Definitionsmacht behauptet ja, dass dieser Fall sozusagen absolut gesetzt wäre. Also dass tatsächlich irgendwie, wenn jemand sagt, das und das ist mir passiert, dann gilt das ausnahmslos, bedingungslos. Und das ist etwas anderes, als wenn man von Glaubwürdigkeit spricht. Glaubwürdigkeit, die ganz natürlich ist und wo da wiederum dann Parteilichkeit greift, also wo man da dann drauf bezieht und sagt, natürlich, wenn jemand auf mich zutritt und mir sagt, ich bin vergewaltigt worden, habe ich denn irgendeinen Zweifel, warum soll ich irgendeinen Zweifel daran haben? So, während die Definitionsmacht sagt, jeder muss daran glauben. Man kann Leuten aber nicht vorschreiben zu glauben, das geht nicht, das ist unmöglich. Definitionsmacht will etwas setzen, was, wie du vorhin schon gesagt hast, irgendwie, diese Definitionsmacht existiert nicht. Man hat diese Macht nicht. Man hat nicht die Macht, irgendwie der Gesellschaft, den Menschen um sich herum oder nur irgendjemandem persönlich vorzuschreiben, was er über eine Situation zu denken hat. Nee, Nordkorea. Also, was? Was mit Nordkorea? Da haben aber Leute schon die Macht, was andere denken. Nein, das haben sie nicht. Nein, das ist genau. Also das würde ich definitiv nicht sagen. Sie haben. Darf ich? Man hat in einem Gewaltregime natürlich, oder man hat mit einem gewissen Maß an Gewalt die Möglichkeit, bestimmte Meinungen oder sowas zu unterdrücken in einem öffentlichen Raum irgendwie so. Wenn jetzt hier die Leute, die hier drumherum gerannt wären, irgendwie, wenn die jetzt nicht Aufkleber an die Wand gemacht hätten, sondern hier Pfefferspray reingespult hätten, dann hätten wir nicht mehr die Möglichkeit, hier weiter zu diskutieren. Aber keiner würde deswegen hier in seinem subjektiven Empfinden oder in seinen subjektiven Überzeugungen beeinflusst werden. So. Dementsprechend gibt es diese Macht nicht. Sie gibt es nicht gegenüber den Gerichten. Und das finde ich auch ganz entscheidend im Hinblick auf diese Frage, wenn man immer wieder sagt, irgendwie, ja, aber wir wollen doch irgendwie uns von der bürgerlichen Gerichtsbarkeit irgendwie abgrenzen und wir wollen Alternativen aufzeigen. Wir haben mit unserem, man hat mit dieser Szene überhaupt gar keinen Einfluss darauf, was in den Gerichten passiert. Also, man kann da vielleicht irgendwo ein Stück weit in bestimmte Diskussionen eingreifen, aber man kann nicht den Gerichten irgendwie, weiß ich nicht, also vor allem, ich habe das auch noch nie erlebt, dass irgendjemand zu Gericht gegangen wäre oder zur Polizei gegangen wäre, dort kein Gehör gefunden wäre und dann irgendwie ins AZ gekommen wäre und gesagt hätte, ich würde ganz gerne, dass mein Mann, der mich zu Hause vergewaltigt hat, bei euch Hausverbot bekommt. Das ist. Also, ja, ich kürze es ab. Ja, weil du das nicht erlebt hast. Ja, ich glaube nicht, dass das gibt. Oder ganz gut Fall. Genau. Also erstmal würde ich gerne mal Critical Whiteness nochmal abgrenzen von so Rape-Culture-Debatten, weil ich finde, das ist doch nochmal was anderes und man sollte das nicht in einen Topf rühren, auch wenn das strukturell vielleicht ähnlich ist und wenn die Leute vielleicht auch ähnlich vernagelt agieren. Aber also ich finde schon alleine von der Wortbedeutung und wenn wir hier von der Wortbedeutung aus argumentieren, das ist ja gemacht worden, finde ich Critical Whiteness 100-mal interessanter als Feministinnen, die mit Rape Culture hausieren gehen. Zweitens, gerade wenn man jetzt hier als Antideutsche mal so viel über Gespräch und Diskurs und so etwas redet, dann verstehe ich nicht, warum man in manchen Kreisen da auch wirklich Poststrukturalismus jetzt mit so einem verachtenden Zug im Munde führt, sondern vielleicht sollte man das doch nochmal als Objekt der Analyse irgendwie ernst nehmen. Und das Dritte, was ich euch jetzt mal ganz ernst zu Herzen führen wollte, wäre, also ihr habt jetzt gesagt, nur Ja heißt Ja ist schlecht und Nein heißt Nein ist auch schlecht. Und da würde ich jetzt doch nochmal unterscheiden. Also Frauenverbände und andere sagen, Nein heißt Nein, also ich würde mir wirklich wünschen, dass Nein heißt Nein der Konsens ist und dieser ganze Restscheiß mit dem nur Ja heißt Ja, dass das irgendwie wegkommt, das wäre so meine Position, aber dass man jetzt sogar anfängt, Nein heißt Nein zu relativieren, das finde ich schon auch problematisch und wenn man das doch relativieren möchte, dann sollte man Methoden des Poststrukturalismus anwenden. Das ist ja Dissens. Einsatz. Ich möchte nur einmal klarstellen, es geht nicht darum zu sagen, Nein heißt Nein sei irgendwie ein Problem. Das Problem ist zu sagen, Nein heißt, ach naja, eventuell vielleicht später, heißt auch Nein. Ja, das ist ja gar nicht da. Ich wollte eigentlich nochmal auf den guten Mann mit unserer Motivation und der Polemik antworten. Ja, sonst will ich auch nochmal gerade weisen zu den. Achso, okay, gut. Sonst kann ich ja erstmal auch nochmal was zu diesen Nein heißt Nein Sachen sagen. Ja. Also da ging es ja eben auch nochmal hier drum, dass diese Nein heißt Nein-Plakate irgendwie, dass das gut ist, dass es die gibt. Also auf diesen Plakaten ist ja, also es gibt ja verschiedene Varianten davon, da sind dann immer diese Aufzählungen drauf, was alles Nein heißt. Zum Beispiel schweigen, wegdrehen und so weiter heißt Nein, und wer ein Nein nicht als Nein akzeptiert, ist ein Gewaltiger. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, das lässt sich sozusagen als Handlungsanweisung überhaupt nicht durchsetzen. Ich möchte nicht die ganze Zeit quatschen müssen beim Sex. Ne? Damit, und dass aber sozusagen diese Ausweitung, die da passiert im Grunde, ja eigentlich schon wieder mit dieser Relativierung des Vergewaltigungsbegriffs zu tun hat. Also dass, wenn man sagt, das ist Vergewaltigung, wenn man dann nicht sofort aufhört. Und das wäre auch eben nochmal ein Punkt, eben auch das, was du eben gesagt hast, mit dem, wie geht denn das zusammen, irgendwie Parteilichkeit gut zu finden, Definitionsmarkt abzulehnen. Das Problem, was da drin steckt, ist eben zum Beispiel die Relativierung des Vergewaltigungsbegriffs in dem Sinne, dass eigentlich Ungeschicklichkeiten und sowas, Rücksichtslosigkeiten aller Art darunter gefasst werden und eigentlich dann das passiert, was Lars gesagt hat, dass man nämlich sich fragt, also dass man, dass das eigentlich zu einer Unernsthaftigkeit im Umgang mit Vergewaltigungen führt. Weil eben dieser Begriff so schwammig geworden ist, dass darunter ja alles Mögliche verstanden werden kann. Und ich würde sagen, eigentlich muss man hier differenzieren und mit verschiedenen Problematiken unterschiedlich umgehen. Und da fand ich dein Beispiel, um daran nochmal anzuschließen, wenn ich oder jemand vergewaltigt wurde, dann ist es unangemessen, Hausverbot im örtlichen autonomen Zentrum nur zu fordern, weil man möchte den dann auch nicht im Supermarkt treffen. So, also das reicht eben in dem Punkt nicht aus. Und ich finde, da wird dieses Konzept eben auch manchmal sozusagen Größenwahnsinn. Und zu der Frage mit der Polemik und dass wir ja selber schuld sind, dass die Leute nicht richtig mit uns diskutieren. Auf der letzten Veranstaltung habe ich wirklich ganz brav und mühsam erklärt, was alles problematisch an dem Konzept ist. Und da haben trotzdem Leute gesagt, ich glaube dir nicht, dass du ein Interesse an Alternativen hast. Und ich denke, das führt eben nicht weiter. Entschuldigung, eben doch schon. Es waren doch Argumente. Welche Alternativen gibt es denn? Die Alternative ist, dass ihr alle mal lernt, in der Beziehung vernünftig zu kommunizieren. Das könnt ihr aber nicht. Ja, doch, so einfach ist es. Für manche Fragen ist es ja schon. Also vielleicht liegt das Problem ja auch darin, dass es tatsächlich nicht das eine andere magische Konzept gibt, was man dann statt Definitionsmachkonzept das Tüdelü-Dü-Konzept nennt. Sondern das ist. Ich habe am Ende auch versucht zu skizzieren, was tatsächlich anstünde. Und eine der Sachen, die wirklich anstünde, wäre in der Tat, dass die linke Szene mal aufhört, sich im Sumpf zu sumpfen. Sondern sich für anderes außerhalb der Szene interessiert. Ansonsten finde ich allerdings Diskussionen über unsere Motivation nicht so wahnsinnig spannend, weil ich die am Anfang genannt habe und wer die nicht glaubt, glaubt sie halt nicht. Und das ist dann eben so, da kann man auch nicht so viel tun. Ich würde aber gerne auf zwei Punkte nochmal drauf eingehen. Das eine ist der merkwürdige Widerspruch, der mir immer begegnet, von einerseits die Vorstellung Definitionsmacht reißt total viel und macht ganz viel gut. Und andererseits der in jedem Text vorkommenden Standardtrope Definitionsmacht ist gar nicht durchsetzbar, weil die linke Szene so vermackert ist, weil die immer irgendwie mit dem Rücken zur Wand steht, weil eigentlich, oder wie es dann heißt, Definitionsmacht ist nicht durchsetzbar, heißt das in einem der zentralen Texte. Paradigmatisch. Das heißt, wo selber gesagt wird, wir haben ein Konzept, was ohnmächtig ist. Aber es ist trotzdem total wichtig, dass alle sich dazu bekennen. Und der Widerspruch ist, glaube ich, wirklich paradigmatisch für das Ganze, für das, was ich am Ende Einrichten in der Ohnmacht genannt habe. Und ich möchte auch nochmal ein Beispiel anführen dafür, wie dass nicht sozusagen so ein Epiphänomen von so ein paar irregeleiteten Seelen ist, sondern wirklich etwas Durchgesetztes, wie verhindert wird, sozusagen mit diesem guten Definitionsmachtgewissen über tatsächliche Gewalt zu reden. Und das ist auf genau dieser erwähnten Veranstaltung in Hannover, wo es nämlich darum ging, ja, also an einer Stelle, was dann aber, also gut, Frauen sollen eben sagen, was ihnen angetan wurde und subjektiv definieren, was dann aber mit tatsächlich objektiver Gewalt, die von Frauen, denen sie angetan wird, gar nicht als solche erfahren wird. Nämlich, und dann wurde genannt von der Referentin, das Beispiel, oh, der hätte doch da auch sitzen bleiben können, der lernt ja noch was. Wo dann von der Referentin gesagt wurde, das Beispiel weibliche Genitalverstümmelung, was ja etwas ist, was in den entsprechenden Gesellschaften meistens tatsächlich, also was einerseits ein urpatriarchale Geschichte ist, weil es darum geht, das Lustvermögen der Frau zu verhindern, also sexuelle Lust bei Frauen zu verunmöglichen, andererseits, was häufig ja gerade von Müttern weitergegeben wird, also ein Ritual ist, was Mütter an ihren Töchtern und wirklich brutal vollziehen, und wo dann jemand im Publikum aufstand und sagte, das ist jetzt hier ein Beispiel dafür, wie wieder hier wird das Bild der irrationalen Muslimen gezeichnet, ohne dass übrigens das Wort Islam gefallen war, interessanterweise. Man könnte ja auch sagen, das Bild der irrationalen koptischen Christen oder sowas, aber das Bild der irrationalen Muslime. Bitte nimmt ein anderes Beispiel. Womit? Und Applaus von allen, fast allen Anwesenden, wo verhindert wurde, dass eine der fiesesten Dinge, die man kleinen Mädchen antun kann, in einer feministischen Veranstaltung zum Thema gemacht wird. Das andere, was verhindert wurde, zum Thema zu machen, ist nämlich die Frage, die sich ja auch Leute, wenn sie sich nicht nur in ihrer Szene bewegen würden, sozusagen selber mal als Problem hätten haben können, nämlich das Verhältnis von rassistischer Stereotypie zu Definitionsmacht. Denn jeder und jede weiß, dass zu den üblichen Vorwürfen zu den üblichen rassistischen Stereotypen das Bild vom vergewaltigenden Schwarzafrikaner gehört. Girlie? Habe ich nicht verstanden. Also, dass in den Südstaaten der USA der Grund, warum Afroamerikaner gelyncht worden sind, der Standardgrund war, dass jemand gesagt hat, der hat ein weißes Mädchen vergewaltigt. So, und die Frage ist, wie hieß es denn mit der Definitionsmacht, wenn tatsächlich jemand kommt und sagt, der Nigger hat mich vergewaltigt? Würdet ihr das wirklich unbesehen glauben? So, und die Folge war einfach, dass gesagt wird, oh, hier ist Nigger gefallen, die Person muss rausgehen. Und damit war die Frage auch abgebügelt. Sprachcode eingehalten, Gewalterfahrung muss nicht mehr debattiert werden. Gut, fertig, aus, und man kann weiter irgendwie in seinem schönen Szenezentrum irgendwie sich bestätigen in seinem Gutmenschen sein. Und das ist genau das, was widerlich ist und was nicht irgendwie ein, weiß ich nicht, irgendwas, was so einzelne irregeleitete Seelen am Rande tun, sondern was dieses Konzept, was durch dieses Konzept legitimiert wird, betrieben wird und weiter fortgesetzt wird. Und das ist der Grund, warum wir trotz unseres ganzen subjektiven Sorgen, wir haben keinen Bock mehr darauf, uns damit auseinanderzusetzen, darüber trotzdem hier nochmal geredet haben. Grundsätzlich zur Polizei zu gehen oder sagen, vorschreiben würden, da hinzugehen oder nicht hinzugehen, sondern es darum geht, mögliche Konsequenzen aufzuzeigen, sowohl Retraumatisierung bei der Befragung, als auch, dass natürlich, wenn Details irgendwie bei der Polizei erzählt werden, dass das Spuren irgendwie betreffen können, wo, wenn die Betroffene auch Teil davon ist, dass er wieder auf sich selbst zurückfallen kann. Was ein Riesenunterschied ist. Und ich sage nicht, dass es sicher Einzelpersonen oder auch Gruppen gibt, die tatsächlich so kacke sind, Betroffenen zu erklären, sie sollen nicht zur Polizei gehen, weil irgendwelche, das Gott, die bescheuerten Spuren sonst gefährdet werden könnten, aber in dem Text steht das so nicht. Und das habt ihr jetzt zweimal so dargestellt, dass einfach nicht stimmt. Also es wird davon machen. Also ich habe den Text jetzt nicht auswendig gelernt, aber ich habe das so in Erinnerung, dass da drin, also dass man quasi gewarnt wird, weil Zähne intern ausspioniert werden können und so weiter und damit durchaus abgeraten wird, auch wenn da nicht drin steht, man darf die auf keinen Fall zur Polizei gehen lassen. Hatte sich noch jemand gemeldet? Den und die ich übersehen habe? Ja, ich hatte mich auch mal gemeldet. Okay. Ich habe noch einen Gedanken, Mark, den ich präsentieren möchte. So. Und zwar ist es so, dass einige Male folgender Top ausgefallen ist. Also muss ich selbst noch mal so überlegen. Ich habe es irgendwie vergessen, glaube ich. Dass man etwas Alternatives einfordert. Das ist sicher ein häufiger. Habt ihr denn hier etwas Alternatives zu bieten? So, man muss aber nicht immer etwas Alternatives zu bieten haben. Es ist doch so, wenn beispielsweise in der, ich sag mal, im bürgerlichen Mainstream das Gebot, dass man keinen Widerspruch begehe, eine Gültigkeit findet, dann folgt ja daraus nicht, dass in der Gegenbewegung zum bürgerlichen Mainstream man darauf verzichten sollte. Ja? Also manche Sachen sind nun mal gut, die betreffen, und das ist jetzt der gemeine Kontext, die betreffen halt unsere Rationalität, unsere Sprache und bestimmte Figuren, die fordern wir oder die übernehmen wir oder die übernimmt man einfach. Auch in alternativen Strukturen. Also ich verzichte nicht auf das Widerspruchsfreiheitsgebot, nur weil das jeder BWLer verwendet, wenn er es denn mal verwendet. Ich habe so den Eindruck, dass... Genau. Dass wir jetzt die Veranstaltung dem Ende zukommen lassen und man kann das ja auch noch einfach weiter diskutieren. Es wird sicherlich auch noch einige Jahre so weiter diskutieren. Nicht, wenn wir sie mal sehen, aber vielleicht wollt ihr noch etwas zum Ende. Vielleicht wollt ihr noch etwas zum Ende so? Alternativen gibt es immer viele andere Ansätze. Einer der grundsätzlichen, den ich von Anfang an schon betont habe, ist einfach mal vernünftig miteinander umgehen. Das war eben auch nochmal. Es ist eben nochmal aufgenommen worden, ein wesentlicher Punkt ist, mal vernünftig miteinander umzugehen. Ansonsten, und ob man sich in Arbeitsgruppen beteiligt, die irgendwie die Gesetze ändern wollen, oder ob man tatsächlich irgendwie Leuten auf die Nase haut, oder ob man. Es gibt einfach an allen Ecken und Enden Möglichkeiten, was gegen Sexismus zu tun. Und man kann ihn auch einfach noch besser analysieren, wenn man genauer über ihn spricht. Allein das ist was noch ganz schön viel Energie braucht und Zeit braucht in der Zukunft.